Es geht ums Riechen und ums Schmecken in dieser Ausgabe der Bienengespräche. Sensorik ist das Thema. Honigsensorik im Speziellen. Bienengespräche Nummer 42, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Es ist frostig in Wien, wir haben Mitte Dezember, 14. Dezember 2018 und ich bin zu Gast bei Klaus Dürrschmidt. Danke für die Einladung. Bitte gerne. Klaus, wir sind bei dir an der BOKU, an der Universität für Bodenkultur, in einem, es ist kein Trakt, es ist ein ganzer Gebäudekomplex am Donaukanal, der sich mit Lebensmittel beschäftigt. Lebensmitteltechnologie, oder? Also das Department heißt Department für Lebensmittelwissenschaften und Technologie und beides wird da eben behandelt. Die technologische Verarbeitung von Lebensmitteln, von Rohstoffen und die wissenschaftliche Untersuchung, chemisch, physikalisch, mikrobiologisch klarerweise und auch sensorisch. Das heißt, die Beschreibung der Produkte mit Hilfe menschlicher Sinneswahrnehmungen. Und Sensorik wird das Thema dieser Ausgabe sein. Wir werden sprechen, was Sensorik eigentlich ist, welches Vokabular man da verwendet, worum geht's eigentlich bei der Sensorik. Und ich habe auch Honig mitgebracht, dass wir die Honigsensorik besprechen. Du hast jetzt gerade gesagt, bevor ich eingeschaltet habe, du hast eine Art kennengelernt, ein Honigbrot zu essen, die sich unterscheidet von dem, was du bisher gekannt hast. Ja, von meinen sehr küchentechnisch orientierten Cousins aus Linz habe ich vor 30, 40 Jahren kennengelernt, dass man den Honig eben einfach nicht nur aufs Brot streicht und auch nicht nur auf die Butter, sondern Butter und Honig vermischt, sodass das so eine ganz besonders viskose Masse ist, die weniger fließfähig ist als der Honig, besser am Brot bleibt und weitaus größere Cremigkeit hat, als wenn man nur Honig auf Butter oder Honig auf Brot hat. Schmeckt ganz hervorragend und eigentlich sollte man, denke ich, fast so versuchen, mal so ein Produkt zu entwickeln, so eine Mischung aus Butter und Honig. Das ist interessant. Meine Frau macht das immer schon so und ich mache es immer schon anders. Also eben die erste Version, eine Schicht Butter und eine Schicht Honig. Ich habe es nie gewechselt, aber ich finde es wunderschön, wenn meine Frau mir ein Honigbrot macht, weil da gehört eben dieses Durchmischen aber als Teil der Prozedur dazu, so wie die Hühnersuppe eigentlich nur deswegen wirkt, wenn man krank ist, weil es einen jemanden macht, also ja. Einem jemand macht, so muss man es richtig sagen. Ja. Also ich glaube, da ist schon ein bisschen so eine soziale Komponente auch noch dabei. Ja, absolut, absolut. Im Kochen steckt wahnsinnig viel Psychologie und wir schätzen das ja so, bekocht zu werden, weil wir wissen, dass da jemand die ganze Empathie und Liebe reingelegt hat in die Zubereitung und einem was Gutes will, Gesundheit und die Lust, das Wohlbefinden beim Essen fördern möchte. Ja, aber wie ist das jetzt bei der Sensorik? Wenn ihr testet an der Uni zum Beispiel, ja. Da hat man so diese Bilder, da geht eine neutrale Tür auf und da wird auf einen neutralen weißen Teller etwas der Testperson gereicht und die muss dann irgendwas ankreuzen. Da ist ja diese Liebe eigentlich ja nicht dabei. Kann man das testen? Ja, also wie einen das Honigbrot macht. Ganz anderer Zugang, den die Sensorik da verfolgt. Also prinzipiell hat man mit der Sensorik versucht herauszufinden, wie gut neu entwickelte Lebensmittel, modifizierte Lebensmittel den Konsumentinnen und Konsumenten schmecken, wie gut die hedonisch bewertet werden. Was? Hedonisch? Hedonisch. Lust, oder? Ja, die Lust betreffend. Das heißt, Hedonismus ist Lust. Ja, genau. Hedone ist griechisch die Lust und das Fachvokabel für diese Lustwahrnehmungen sind hedonische Wahrnehmungen. Ich muss mir das bemerken. So wie bewerten Sie meinen Honig hedonisch? Ja, genau. Okay. Damit kann man schon mal punkten. Weil dieses Lustvolle eben wirklich auch der Grund ist, warum wir essen. Wenn das keine Freude macht, dann würden wir nicht wirklich, also die Natur muss mit uns was machen, dass wir essen. Ja, natürlich. Wir brauchen diesen positiven Anreiz des Wohlgeschmacks, der Lust, die wir da empfinden, damit wir mehr davon essen, also immer wieder essen. Und zum richtigen Zeitpunkt auch essen, ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Ja, ja. Nämlich dann, wenn wir diesen Rohstoff, diese Makronährstoffe auch wirklich brauchen. Das sagt man ja auch, ich habe jetzt Lust auf eine Banane oder Lust auf ein Honigbrot. Ja. Lust. Ja. Ja. Genau, aber das ist praktisch, das testet man dann eben diesen hedonischen Aspekt. Genau, das ist der hedonische Aspekt, den man an Konsumentinnen und Konsumenten misst. Also da fragt man die Konsumenten einfach, wie sagt ihnen das Produkt insgesamt zu? Wie finden sie den Geschmack? Wie finden sie den Geruch? Wie das Mundgefühl, die Textur etc., den Nachgeschmack? Und damit haben wir schon wichtige Information über die Akzeptanz des Produktes. Wird er das jemals wieder kaufen, wann er es einmal gekostet hat? Ja oder nein? Wie lang wird ihm das schmecken? Wie viel kann er maximal davon essen? Viele Fragen kann man damit beantworten. Aber die andere Frage ist natürlich eine mehr analytische. Wie, in welchen sensorischen Dimensionen kann man das Produkt beschreiben? Und dafür braucht es eben nicht Konsumentinnen und Konsumenten, sondern ausgewählte, trainierte Testpersonen, die versuchen, in einer möglichst objektivierten Art und Weise die Produkte zu beschreiben. Die sagen nichts darüber aus, wie gut das Produkt schmeckt, sondern die sagen nur etwas darüber aus, hat diese und jene Merkmale, süß, sauer, salzig, was immer, und zwar in dieser und jener Intensität. Ob das jetzt zu süß ist oder zu salzig, beurteilen die in keinster Weise. Und dafür braucht es eben ein relativ nüchternes wissenschaftliches Ambiente, damit all diese Einflussfaktoren zumindest immer gleich sind, wenn schon nicht ausgeschaltet worden sind. Wenn ich das richtig verstehe, das ist also die eine Gruppe der Tests, wo man eben Akzeptanz und diesen hedonischen Aspekt, werde ich das wieder essen oder kommt das gut an am Markt dann letztlich? Mhm. Und die andere Gruppe ist das zu beschreiben, das Deskriptive. Da sind wahrscheinlich Linguisten auch dabei, oder? Weil das Vokabular ist ja da eigentlich das Um und Auf. Wie rede ich darüber? Also in Wahrheit, ich meine, es gibt natürlich Linguisten in der Sensorikforschung, aber das ist ein kleiner Teilbereich der Sensorik, würde ich sagen, die Sprache zur Beschreibung der Produkte wird in der Regel von diesem Panel, so nennt man diese Prüfgruppen, selbst entwickelt. Oder es gibt bereits in der Literatur eine Liste von Vokabeln, die sie sinnvoll erwiesen haben, dann wird man auf die zurückgreifen. Aber meist gibt es dieses Set an Deskriptoren, wie man diese beschreibenden Merkmale nennt, nicht. Und dann entwickelt das Panel das selbst. Und ist da auch so eine Skala dabei dann von 0 bis 10, also säuerlich von 0 bis 10, also ganz wenig, ganz viel? Genau, diese Merkmale werden dann quantifiziert auf Skalen. In der Regel werden da also unstrukturierte Linienskalen verwendet, die haben statistische Vorteile, da kann man Mittelwerte, Standardabweichungen, solche Dinge rechnen. Man kann also da sehr fortgeschrittene statistische Methoden dann anwenden zur Auswertung der Daten. Aber ja, die werden quantifiziert auf solchen Skalen, meistens halt von nicht vorhanden bis überaus intensiv oder extrem intensiv. Und darauf müssen die Testpersonen auch trainiert werden, nicht nur die einzelnen Merkmale zu erkennen, richtig identifizieren zu können, sondern sie auch richtig quantifizieren zu können. Das ist ein wesentlicher Schritt im Aufbau so eines Panels, sicherzustellen, dass alle die gleiche Reizintensität als gleiche Wahrnehmungsintensität beschreiben, also gleich, ungefähr gleich auf dieser Skala beurteilen. Verstehe, das heißt, die müssen sich dann auch abgleichen. Also die gibt es wahrscheinlich so eine Norm, ich meine Zucker, wahrscheinlich Haushaltszucker in einer ganz bestimmten Körnung und Feuchtigkeit, kriegt jeder auf den Mund und dann sagt man, das ist jetzt 10 süß, keine Ahnung. Ja, also man gibt Standards vor in aus den verschiedensten Bereichen, von Aromastoffen, Geschmacksstoffen, man kann Texturstandards vorgeben, also aus allen Sinnesmodalitäten wird man Standards geben, in unterschiedlichen Konzentrationen und schauen, dass die Personen das in gleicher Art und Weise dann auch quantifizieren und auf dieser Skala abbilden. Da gibt es einen Wissenschaftler, der lässt sich von allen Insekten, die es gibt, stechen, also von allen Stechenden, und er sortiert die in eine Tut-Weh-Skala, und zwar von 0 bis 10, und er sagt, es gibt da die ärgsten Viecher, die wirklich wehtun, und es gibt auch Verblüffungen, dass etwas erstaunlich wenig wehtut, aber das ist auch eine Herausforderung eben. Ja, das glaube ich. ziemlich masochistisch geprägte Herausforderung. Ja, freilich. Das ist beim Geschmack wahrscheinlich anders. Wobei natürlich in so einen Schimmelkäse mal reinbeißen muss man sich auch trauen. Ich habe jetzt einmal ein Heimchen gegessen, ein Insekt das erste Mal. Das war eine kurze Überwindung, war dann das Vokabular recht leicht, knisternd, nussig, ja, und wenig dicht. Also es war so eher so wie ein Schaumgebäck. Ich glaube, diese Vergleiche... Insektenschaumrolle. Ja, genau. Ich glaube, solche Vergleiche möchte man rauskriegen aus der Geschichte, wenn jemand sagt, das ist wie ein Schaumgebäck, weil was ist schon ein Schaumgebäck? Richtig, und wenn solche Vergleiche herangezogen werden, dann müssen die sehr, sehr gut definiert und fixiert, standardisiert sein. Aber gerade bei Gerüchen gehen wir immer zurück auf den Vergleich mit dem Naturstoff. Das riecht wie Laub, wie Pilz oder wie Rose. Da haben wir immer diesen Vergleich mit dem ursprünglichen, der Herkunft des Aromas. Ich habe noch gerade mit Wissenschaftlern gesprochen, die auf einem Kometen gelandet sind und die haben die Chemikalien dort bestimmt. Und da haben dann Künstler diese Chemikalien aufgetragen auf eine Postkarte, um den Geruch des Kometen dort festzuhalten. Und wenn man die Postkarte reibt, dann, und es riecht wie, und jetzt ist der Vergleich, am Klo in der Kettenbrückengasse, beim Naschmarkt. Das sind diese blauen WC-Steine, die da drinnen sind, und so riecht der Komet Gerimenkov so und so, ja. Schockierende Vorstellung, wir haben immer so ja. Ganz andere Vorstellungen von Nebelskörpern. Wirklich, ja. Also und eben, wie riecht der Weltraum? Also das ist auch die Frage, die Astronauten, wie riecht es auf der Raumstation? Also so dieses Metallische wird oft beschrieben, die dort waren. Jetzt diese Frage noch einmal, wer macht mir das Honigbrot und verschmiert die Butter mit dem Honigkomponente? Die wäre dann so im ersten Teil, wenn jemandem etwas gut schmeckt, dann geht das ja auf eine Erinnerung möglicherweise zurück, die er in seiner Kindheit erlebt hat, und da hat ihm jemand dieses Butterbrot so gemacht und die Komponente der Liebe wird da wieder aktiviert, wenn er das später in einer Testsituation wieder kriegt. Also die Entstehung von Präferenzen und Aversionen ist eine recht komplexe. Wir werden im Grunde mit ganz wenigen Präferenzen geboren und mit kaum Aversionen. Das ist eine Präferenz für Süßes, absolut bestimmende Präferenz für Süßes und Aversion gegen Saures und auch Bitteres. Und diese beiden Substanzgruppen, die prägen dann auch unsere Präferenzen und Aversionen gegen Aromen aus Lebensmitteln, Gerüchen von Lebensmitteln. Durch Verknüpfung mit dem positiven, mit der positiven Süße lernen wir, dass Vanille außerordentlich angenehm ist. Und dass bestimmte Dinge wie Essig in der Form nicht trinkbar sind, weil sie viel zu sauer sind und schmerzhaft regelrecht sind. Also diese angeborenen zwei Bedeutungsmuster werden dann durch Lernprozesse überformt. Das können Assoziationen mit dem Aroma sein. Positive Assoziation Süßaroma oder negative Bitteraroma. Oder andere Assoziation halt über Situationen, in denen man sich angenehm fühlt, aufgehoben fühlt, geborgen fühlt. Oder Situationen, wo man soziale Akzeptanz findet. Beispiel Bier trinken. Als Jugendlicher muss man irgendwann einmal Bier trinken und Alkohol trinken, um dazu zu gehören. Und dieses positive Erleben, dass man dann dazugehört, überträgt sich dann auf die Interpretation der sensorischen Wahrnehmung, sodass wir das dann irgendwann mal in der Form schätzen, obwohl es eigentlich bei der ersten Konfrontation Aversionen auslöst und fast schon Ekelgefühle. Das könnte man ja sagen, die Leute, die älter sind und kein Bier mögen, haben einfach nie eine schöne Zeit mit ihren Freunden verbracht, Bier trinkend. Ja, ganz richtig. Wir essen ja auch nicht, was uns schmeckt, sondern es schmeckt uns, was wir zu essen gelernt haben. Das ist also eine völlig andere Sicht der Dinge. Man spricht ja oft von der kopernikanischen Wende in der Sensorik. Das ist tatsächlich so, dass wir man nennt es auch den Mere-Exposure-Effekt oder Liking-by-Tasting-Effekt, das, dass wir essen, immer wieder essen müssen vielleicht auch, als Kind wird man mehr oder weniger gezwungen, das zu essen. Kohlsprossen. Kohlsprossen von mir aus, ja. Und nach x-facher Wiederholung schlägt dann diese anfängliche Skepsis oder Neutralität in ein Wohlbefinden um, in einen Wohlgeschmack. Vor allem dann, wenn keine negativen Folgen für die Verdauung oder das Wohlbefinden auftreten. Wenn die auftreten, dann kommt es zu einer Aversion. Das nennt man das Geschmacksaversionslernen. Unser Körper, unser Gehirn in erster Linie, interpretiert also Gerüche und Geschmäcker, die innerhalb einer gewissen Zeit, innerhalb von 24 Stunden zu einer Problematik im Verdauungsbereich, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall führen, dann mit der Entwicklung von einer Aversion. Und das folgt völlig unwillkürlich, wir können uns nicht dagegen wehren. Und das geht wie weit rückwärts? Also wenn ich etwas esse und 12 Stunden später ist mir schlecht, kann ich mich daran erinnern? Gelegentlich kann man sich daran erinnern, muss aber nicht sein. Muss es nicht sein, aber geht es automatisch auch ohne Hirn? Also dass sich der Körper daran erinnert? Der Körper nicht, man braucht das Gehirn dazu. Braucht man schon. Ja, also ich Gehirn muss sagen, okay Mist, das war jetzt irgendein Burger, den ich gestern gegessen habe. Das Gehirn braucht, es braucht kein Bewusstsein. Also, Es braucht kein Bewusstsein, aber der Gehirnstamm braucht es, der dafür zuständig ist, dass diese Verknüpfungen hergestellt werden. Aber wenn es mir gar nicht bewusst ist, kann es trotzdem sein, dass es eine Verknüpfung gibt? Ja, die Regel ist es sogar, dass wir kein Bewusstsein dafür haben. Uns schmecken bestimmte Dinge und wir haben keine Ahnung warum. Und das ist eben darauf zurückzuführen, dass gelegentlich halt solche Verknüpfungen auftreten, dass man was gegessen hat und am nächsten Tag ist einem schlecht. Da muss gar nicht dieser Geschmack, dieses Lebensmittel verantwortlich gewesen sein dafür, aber unser Gehirn stellt automatisch die Verknüpfung her. Man nennt es oft das Sauce-Bernays-Phänomen. Das hat ein berühmter Physiker, wie heißt der schnell, Feynman. Ja, Richard das kommt immer bei uns in unserem ehemaligen Bundeskanzler, Feynman oder Feynman. Richard Feynman. Ja. Richard Feynman, genau. Ja. Ich glaube, der war das. Der hat diese Anekdote erzählt, nach der das Phänomen als Sauce-Bernays-Phänomen bezeichnet worden ist. Und zwar ist er da mit seiner Frau abends in die Oper gegangen, Wagner. Und sie sind halt essen gewesen, großes Essen, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, haben Sekt dazu getrunken, haben den Wagner gehört und sie waren dann auf einen Absacker und alles war wunderbar. Und am nächsten Tag hat der Feynman halt Durchfall und Schwindel ist am schlecht, er hat Fieber und er ruft am Institut an und sagt, er kann nicht kommen, er ist völlig am Boden zerstört, er hat gestern irgendwas Falsches gegessen, es war wahrscheinlich die grausliche Sauce Bernays da bei dem Steak. Und die sagen, na, es ist das halbe Institut nicht da, es ist offensichtlich ein Virus, das da im Umlauf ist. Nichtsdestotrotz hat der Robert Feynman nie mehr wieder diese Sauce Bernays essen können, das hat ihm geekelt vor ihr. Also trotz des Wissens, dass diese Sauce Bernays nicht der Auslöser dieser Probleme im Magenbereich war, hat sein Unbewusstes diese Verknüpfung hergestellt. Seltsames, komisches, schleimiges Lebensmittel, wahrscheinlich Verursacher der Problematik, die du jetzt hast. Es war nicht der Wagner, der den Ekel ausgelöst hat, ja. Und nicht seine Frau. Aber das ist eine ganz starke Geschichte. Ich kenne es noch von meinem Kind, das hat er mir irgendwann geschrieben, nachdem es Hühnchen gegessen hat. Und es war dann wirklich nicht möglich, dass man dem irgendwas vom Huhn wieder gibt. Das Phänomen beobachtet man bei Kindern, die Chemotherapie machen, weil man denen nach der Injektion dann also Eis gibt, dann entwickeln die tatsächlich Aversion gegen Speiseeis, was natürlich dramatisch ist höchst ungewöhnlich für Kinder. Weil ihnen einfach schlecht ist von der Chemotherapie und das wird vom Gehirn intuitiv automatisch verknüpft mit dem Speiseeis dann. Das soll man ihnen besser wahrscheinlich dann Kohlsprossen geben, was sie sowieso nie essen würden. Oder irgendwas, das ernährungsmedizinisch nicht so günstig ist. Ja. Bei Ratten kann man das ebenfalls erzeugen, ganz leicht. Das ist also offensichtlich ein ganz basaler Mechanismus der Entstehung von Aversionen. Ja? Also wenn die gesagt haben, nach so einem Erlebnis, das essen wir fröhlich weiter, das die haben dann meistens richtige Probleme gekriegt. Die haben und spielen nicht mehr mit in der Evolution. Ja. Na, arg, ja. Jetzt, wäre es doch interessant, wie du dazu gekommen bist, Klaus, weil du bist ins Gymnasium gegangen und hast dann angefangen in Wien zu studieren wahrscheinlich an der Bodenkultur. Ja. Was hast du da gemacht? Wie bist du zur Sensorik gekommen? Ich glaube, ich bin zur Sensorik gekommen bereits als Kind. Ich habe wahnsinnig gern gegessen und auch gekocht. Ja. Kochen war eine meiner Leidenschaften. Ja. Schon als Kind bin ich immer um 6 Uhr aufgestanden und habe groß Frühstück gekocht. Eierspeis mit Speck und was der Kuckuck war so alles. Im Sommer habe ich mir Vanillekipferl zur Überraschung meiner Eltern gekocht und so. Und ich wollte eigentlich immer wissen, was passiert da eigentlich beim Zubereiten der Lebensmittel? Was passiert, wenn das Fleisch gegart wird? Warum schaut das ganz anders und warum schmeckt das so wahnsinnig gut plötzlich? Mhm. Also das war ein zentraler Punkt. Der andere war, ich habe mich sehr für Chemie interessiert, habe ein eigenes Chemielabor im Keller gehabt und so. Auch gekocht, ja. Ja, in gewisser Weise auch gekocht, andere Dinge. Und ich habe mich stark für Literatur interessiert und ich habe mir gedacht, wie kann ich diese Dinge am besten kombinieren und bin halt zur Lebensmitteltechnologie gekommen. Und ja, und das habe ich studiert und das hat dann die Möglichkeit ergeben, einen Assistentenposten anzunehmen. Und gleichzeitig, das war 1996, als die BOKU vor der Türkenschanze in die Mutgasse übersiedelt ist, das Sensoriklaber zu übernehmen, das da gebaut worden ist. Und das war halt idealer Einstieg ins Thema. Und was sind so jetzt deine aktuellen Fragen oder Forschungsfragen oder Forschungsgebiete, an denen du arbeitest? Oder man sagt das dann immer im Team, also an dem ihr arbeitet? Ja, also ursprünglich war die Sensorik sehr, sehr stark auf die sensorischen Wahrnehmungen fokussiert. Man ist davon ausgegangen, dass sensorische Wahrnehmungen das Verhalten, das Konsum-Essverhalten ganz stark beeinflusst. Und das hat natürlich einen starken Einfluss, aber es gibt viele andere Aspekte, die ebenfalls noch verhaltenssteuernd wirken. Dazu gehören Emotionen vor allem, Erinnerungen, Assoziationen, welche Bedeutungen Lebensmittel zugewiesen bekommen. Und mit einigen dieser Aspekte beschäftigen wir uns halt jetzt auch. Mit Emotionen beispielsweise, was lösen Lebensmittel oder sensorische Reize für Emotionen aus. Wir verwenden dafür sogenannte Face-Reader, Geräte, mit denen der emotionale Gesichtsausdruck quantifiziert werden kann. Wie stark ist das Lächeln, wenn ein bestimmter Honig verzehrt wird? Oder wie stark ist das Ekelgesicht, wenn verdorbene Banane gezeigt wird? Also emotionale Reaktionen auf sensorische Reize. Das andere sind, ist das Blickverhalten von Testpersonen. Wie schauen Personen auf Lebensmittelprodukte? Welche Elemente schauen sie immer wieder an? Wo schauen sie nie hin? Und wie ist dieses Blickverhalten mit Auswahlverhalten verbunden? Kann man aufgrund des Blickverhaltens, wenn mehrere Optionen eines Lebensmittels vorhanden sind, bereits auf das Auswahlverhalten schließen? Da gibt es eben gewisse Hinweise, dass das möglich ist. Also wir können schon mit über 90%iger Wahrscheinlichkeit darauf schließen, welche Produktvariante gewählt wird aufgrund des Blickverhaltens. Aber man kann natürlich auch ganz andere Dinge diesbezüglich untersuchen. Beispielsweise gibt es einen signifikanten Unterschied im Blickverhalten von Männern und Frauen auf vor allem verdorbene Lebensmittel. Frauen sind da offensichtlich weitaus sensibler im Auffinden von verdorbenen Aspekten von Lebensmitteln. Dann haben wir angeschaut, ob adipöse, also fettleibige Menschen anders auf Lebensmittel schauen als Normalgewichtige oder Untergewichtige. Und die Antwort ist ja, sie schauen trivialerweise auf die energiedichten Bestandteile der Lebensmittel, also beim Burger auf das fettglänzende Fleisch, wohingegen die Untergewichtigen, meistens Frauen, auf das Gemüse, auf Paradeiser und den Salat des Burgers schauen. Also da gibt's ganz deutliche Unterschiede. Also das sind so observationale Techniken, die wir einsetzen, um nicht nur die Wahrnehmungen zu erforschen, sondern auch, wie Menschen entscheiden, was sie essen, was sie nicht essen und welche anderen Aspekte außer der unmittelbaren sensorischen Wahrnehmung eine Rolle spielen. Und ein Aspekt, mit dem wir uns in den letzten Jahren vermehrt beschäftigen, ist, welche Bedeutung sensorischen Reizen und auch Lebensmitteln zugewiesen wird. Religiöse zum Beispiel. Auch religiöse, das ist durchaus denkbar, aber wir haben halt mit anderen Bedeutungsebenen angefangen und die, die uns sehr relevant erschienen ist, ist das Lebensalter. Jeder Mensch ist in einem bestimmten Lebensalter, das ist also was Existenzielles. Wir sehen andere Menschen, die in einem bestimmten Lebensalter sind, also das ist was, das unmittelbar zum Menschsein dazugehört und daher sind wir haben wir mit Assoziationen zum Lebensalter begonnen und haben also nicht nur Grundgeschmacksarten untersucht, sondern auch viele Aromen. Welche Assoziationen gibt's zu verschiedenen Lebensaltern? Kindheit, Jugend, Adoleszenz, Erwachsensein und Alter. Und also die Ergebnisse sind ganz eindeutig. Es gibt ganz klar Aromen, die stehen für Kindheit, es gibt Aromen, die stehen fürs Alter, Aromen, Gerüche, die stehen fürs Erwachsensein. Und ein Beispiel ist Vanille. Vanille ist der typische Kindheitsgeruch. Und Geruch ist Nuss, der eindeutig für Alter steht. Grüne Gerüche und so Nussaromen stehen für das Alter. Also da gibt es ganz klare Assoziationen, auch was Grundgeschmacksarten betrifft. Süße steht klarerweise für die Kindheit und Bitterkeit und Sauer fürs Altsein und fürs Erwachsensein. Und das ist Gehirn gemacht, also jetzt durch Gedanken gemacht oder hat, naja, kann man jetzt, das ist die Frage, gell? Das ist die Frage, aber es ist ja bitter, wenn das Alter bitter ist, könnte auch ausgeglichen sein, das Alter. Wir gehen davon aus, dass das erlernte Bedeutungszuweisungen sind. Schon. Also das sind keine Bedeutungsebenen, die angeboren sind aus unserer Sicht. Mir ist da nur ein Test in Erinnerung, man hat versucht herauszufinden, ob, ich glaube, Menschen am Geruch der T-Shirts das Alter der Person herausfinden können und das ist recht gut gelungen. Ja, also ja. Und man kann also bei Männern jetzt wirklich ganz viele verschiedene Stadien der Männlichkeit, des Alters, aber dieser Männlichkeit feststellen am Geruch. Ja, ja offensichtlich gibt es ein ganz spezielles Geruchsstoffmuster im Schweiß, das recht gut von uns interpretiert werden kann. Nicht auf bewusste Art und Weise, dass wir das riechen und uns denken, das ist so und so und der hat dieses und jenes Alter und diese und jene Krankheit und der wird gut zu mir passen oder nicht gut zu mir passen. Das sind alles völlig unbewusste Bedeutungszuweisungsprozesse, aber die offensichtlich sehr, sehr gut funktionieren und die dürften was zu tun haben mit dem Histokompatibilitätskomplex. Das ist ein molekularbiologischer Komplex, der die Zugehörigkeit von Zellen zu einem Körper charakterisiert und das Immunsystem informiert darüber, ob diese Zelle zu einem gehört oder eine fremde Zelle ist. Und offensichtlich auf nicht bisher erklärte Art und Weise bewirkt dieser Komplex das Entstehen eines bestimmten Geruchsmusters, das von anderen unbewusst wahrgenommen werden kann und die daraufhin entscheiden, ob sie diese Person riechen können oder nicht riechen können. Das ist vor allem für die Entstehung von zwischenmenschlichen und asexuellen Beziehungen zwischen Mann und Frau sehr wichtig. Und Frauen sind also sehr, sehr gut im Erkennen solcher Geruchsmuster, auch wenn sie nicht bewusst ist. Und vor allem dann, wenn sie keine Pille, keine Kontrazeptiva nehmen. Und das muss nicht notwendigerweise dasselbe eigene Muster sein, sondern es sollte, glaube ich, sogar auch ganz unterschiedlich sein oder ganz verschieden sein. Also bei den Frauen, die einen Mann als Partner in Erwägung ziehen, ist es so, dass die eher einen zu sich selbst unterschiedlichen Partner suchen. Allerdings nur, wenn sie die Pille nicht nehmen. Nehmen sie die Pille, dann suchen sie eher den Partner, der ähnliches Geruchsmuster hat. Was dann oft zu Problemen führt, wenn die Beziehung eingehen mit dem Partner, der ähnliches Geruchsmuster hat, dann die Pille absetzen, um schwanger zu werden und dann plötzlich feststellen, dass der eigentlich etwas gar nicht so sympathisch riecht mehr. Und dann vielleicht diese Zeugungsaktivitäten nicht mehr so betrieben werden. Also besser einen Mann suchen ohne Pille. Ja. Aber dann passt er mit der Pille dann vielleicht nicht dazu. Aber gut. Ja, das dann muss man vielleicht andere Verhütungsmittel verwenden. Ob der Honig auch anders schmeckt, weiß man nicht. Aber warum habt ihr das gemacht? Also diese Alters- und Geruchsverbindung zu suchen? Weil wir glauben, dass das mit ein Steuerungselement unserer bewussten und unbewussten Verhaltensregulationsmechanismen ist, unser Verhalten zu steuern und zu lenken. Mhm. Und wir sehen, dass da einfach viel zu wenig Forschung betrieben wird. Teilweise versucht das Marketing, solche Konzeptualisierungen, wie man es auch nennt, zu erforschen, aber die fokussieren sehr stark auf Marken und Firmen und Logos und solche Dinge. Und wir wollen das halt auf sensorische Wahrnehmungen beziehen. Sensorik, Klaus, das ist alles, was unsere Sinne auswerfen können. Ja. Und wir haben 5 davon, glaube ich, oder? Aber ist Sensorik das, was nicht nur schmecken und nicht nur richtig. Riechen? Aber, ist das auch, ich muss vorher nur was zu dem anderen sagen, zu dieser Bedeutungszuweisung. Weil wir jetzt gerade in der Weihnachtszeit sind, ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Vanillekipferl eine perfekte Vereinigung von jugendlicher Vanille ist und dem Nussaroma, das uns an das Alter erinnert. Also wir haben im Vanillekipferl eine perfekte Symbiose des Glücks der Kindheit und der Weisheit des Alters. Gemeinsam mit der enormen Süße des Vanillekipferls, die unglaubliche Lust bedeutet, ist das perfekte Symbol für das gesamte Leben eines Menschen. Du hörst dich jetzt fast an wie von der Interessensvereinigung der österreichischen Vanillekipferlerzeuger. Aber die gibt's, glaube ich, gar nicht. Die könnte man noch machen. Aber da bin ich ganz bei dir. Und es ermöglicht wahrscheinlich auch allen diesen verschiedenen Menschen gemeinsam an einem Teller zu sitzen und sie zu essen. Das Vanillekipferl schließt niemanden aus. Das Vanillekipferl schließt niemanden aus, schließt alle ein. Daher auch diese Rundung und diese Öffnung, da man kann das also leicht betreten und nehmen und ist für alle perfekt. Und auch, ich glaube, von der die Art, es zu essen, ich meine, einige lecken den Staubzucker runter und knappen dann vom Rest oder andere stecken es zur Gänze in den Mund. Also ist das auch irgendwo dabei bei Untersuchungen? Wie man die Prinzenrolle, da zum Beispiel, da dreht man manchmal das Keks auf oder die Mannerwaffel. Wie isst man Mannerwaffel? Ja, ja. Also stückelweise, ist das ein Thema? Also wie man das ist ein Thema, ist bei uns am Institut kein Thema, aber bei Kollegen in Wacheningen in den Niederlanden beispielsweise ist das ein starkes Thema. Wie verzehrt man Lebensmittel? Nicht nur in dem Sinne, wie man es in die Hand nimmt und zerlegt und bricht, sondern auch, wie man es oral prozessiert. Ja. Da gibt's ja, man glaubt immer, alle essen auf die gleiche Art und Weise. Weit gefehlt. Es gibt riesige Unterschiede in der Art und Weise, wie gegessen wird, wie gebissen wird, wie gelutscht wird und geschlabbert wird. Also das fängt beim Apfel auch schon an. Also wo man, also manche essen am Äquator mal los oder andere kommen von oben oder unten runter. Das heißt, die essen das gleiche Produkt, aber haben völlig unterschiedliche sensorische Wahrnehmungen aufgrund der völlig unterschiedlichen Art und Weise, wie sie das Produkt verzehren. Und ich meine, wenn wir beim Honigbrot bleiben, also wahrscheinlich werden 99,99% das mit der Honigschicht nach oben essen oder mit der Honigbutter vermischten Schicht. Also keiner isst es ohne Honigbrot mit der Bedeckung nach unten, was natürlich eine völlig andere Wahrnehmung im Mund bewirken würde, weil nämlich die Zunge auch dann sofort in Kontakt mit dem Honig kommt und nicht erst der Gaumen. Das werde ich jetzt gleich ausprobieren, wenn ich reinkomme. Na, und ich schaue ja so gern eine Netflix-Serie, die heißt Japanese Style Originator, wo man lernt, und zwar die Japaner lernen, dass diese Show anschauen. Das ist so eine Quiz-Show, die ganz viele Elemente hat, so Dokumentationsstellen, also wie ein Lebensmittel produziert wird. Und irrsinnige Bandbreiten von Lebensmitteln werden vorgestellt. Und da ist dann auch immer wieder mal die Frage, das Sushi mit dem Fisch nach unten essen oder mit dem Fisch nach oben und den Reis nach unten. Und das ist gar nicht klar. Und Spitzen-Sushi-Köche, der eine macht so, der andere so. Mhm. Also da ist einiges drinnen. Ja, natürlich. Und ich meine, wenn man ein aufregendes Lebensmittel entwirft, dann wäre natürlich auch das Dekonstruieren des Lebensmittels schon eine interessante Sache. Und die Mannerschnitten können großen, das. Die großen Firmen, die beschäftigen sich alle damit. Nestle, Unilever, die komplexe Lebensmittel produzieren wollen und komplexe, sensorisch komplexe Lebensmittel sind langfristig erfolgreiche Lebensmittel. Kann ich da irgendwelche Marken nennen? Absolut, wir sind da völlig frei. Toffifee beispielsweise. Ja. Ja, das gibt es seit 40 Jahren. Weich, genau. Ja. Das hat extreme texturale Komplexität. Außen diese klebrige Masse, dann innen die ganz rasch schmelzende Schokolade, dann eine Nuss drinnen, die so knackig ist und zerbissen werden muss, dann noch eine harte Schokolade, oben ein Plätzchen, das später dann erst zerknackt wird. Also über eine sehr lange Zeit hat man da unterschiedlichste sensorische Wahrnehmungen. Mhm. Und genau das ist es, was Produkte interessant macht, was sie davon abhält, langweilig zu werden und man die daher immer wieder gern isst. Sehr interessant. Und ja, das Ohr ist auch dabei. Ich meine, diese Sensorik, also die hat wirklich alle Sinne. Genau, es geht um alle Sinneswahrnehmungen. Bekannterweise haben wir weit mehr als 5 Sinnessysteme. Nein, nicht bekannterweise. Also sehen, hören, das ist einmal so. Was man fühlt, also durch Tasten, das ist das dritte. Und dann hätte man noch riechen und schmecken und Ende meiner Fantasie. Oder wie da gibt es doch noch einige andere Sinnessysteme. Also diese 5 Sinnessysteme, die beruhen auf antiken Vorstellungen, dass sie der Makrokosmos irgendwie im Mikrokosmos widerspiegeln sollte und so weiter. Und dort die 5 Zahler eine wahnsinnig große Bedeutung gehabt. Wir haben 5 Finger, 5 Zehen, unser Körper hat 5 Ecken. Und daher hat sie angeboten, auch 5 Sinnessysteme zu konstruieren. In Wahrheit haben wir wahrscheinlich Dutzende Sinnessysteme. Allein die texturale Wahrnehmung, also das Ergreifen, das Fühlen des Lebensmittels besteht aus mehreren Sinneseinheiten. Allein die Temperaturwahrnehmung besteht aus 3 Sinnessystemen, die völlig unabhängig voneinander sind. Also unterschiedliche Sinnesorgane hat. Es gibt ein eigenes Sinnessystem für die Kältewahrnehmung, ein eigenes Sinnessystem für die Wärmewahrnehmung, die geht bis 45 bis 50 Grad und über 50 Grad nimmt dann die Temperaturschmerzwahrnehmung. Das heißt, allein dieses Sinnessystem, das uns subjektiv als eines erscheint, besteht aus 3 Elementen, die eigentlich unabhängig voneinander sind. Dann ein Sinnessystem, das im chemischen Bereich angesiedelt ist und bedauerlicherweise überhaupt nicht bekannt ist, obwohl es so zu unserem alltäglichen Genuss beim Lebensmitteln beiträgt, ist das Trigeminale. Sinnessystem. Trigeminale. Trigeminal, Trigeminus, der Drilling. Der Drillingsnerv oder der Nervus Trigeminus, der innerviert unsere Gesichtshälfte in 3 großen Nervenästen, daher Drillingsnerv oder Trigeminus. Und freie Nervenenden dieses Nervs sind in den Schleimhäuten der Mundhöhle, der Nase und der Auge und des Auges. Und was löst dieser Nervus Trigeminus dort aus? Ganz tolle Wahrnehmungen bezüglich des Prickelns, der Schärfe, des Brennens. Chili beispielsweise ist keine Geschmackswahrnehmung, sondern eine trigeminale Wahrnehmung. Eine Reizung des Nervus Trigeminus. Der Nervus Trigeminus ist stark multimodal, das heißt, er wird nicht nur chemisch erregt durch chemische Substanzen im Lebensmittel, sondern auch über Wärme, Hitze, aber auch durch Vibrationen, Stechen, das kann alles dann diesen Nervus Trigeminus erregen. Und umgekehrt dann, dass man dann dabei weint, wenn man eben so was Scharfes hat oder das, weil es halt zusammenhängt. Genau, der Nervus Trigeminus löst immer sehr starke physiologische Reaktionen aus, weil er anzeigt, dass da ein irritierender Stoff, ein irritierender Reiz vorhanden ist. Irgendeiner, der also schädigend sein könnte. Und daher reagieren wir im Mund mit starker Speichelproduktion, in der Nase, wenn wir also irgendwas sehr scharfes Einatmen wie Säure oder Ammoniak. Die unmittelbare Reaktion ist Apnoe, dass wir sofort stoppen einzuatmen. Wir atmen nicht mehr. Und hat es einen Sinn, nicht einzuatmen? Ja, natürlich. Weiß nicht. Um die Schädigung zu verhindern. Und beim Zwiebelschneiden, das ist eine Reaktion des Nervus Trigeminus, die Reizstoffe in in der Zwiebel reizen die Schleimhäute des Auges und das Auge versucht, diese Reizstoffe zu beseitigen durch Tränenproduktion. Also dieser Nervus trigeminus, das Prickeln des Biers, das Prickeln des Sekts, das ist als eine trigeminale Wahrnehmung. Und was gibt's sonst noch? Gibt's sonst noch was? Also an Sinnen, weil jetzt sind wir gerade beim Erweitern. Also ich habe noch gehört, und da muss ich hinweisen auf die Podcast-Episode Forschergeist, ich glaube Nummer 50, ein Duftforscher, der erzählt hat, man hat Rezeptoren für Duftstoffe, nicht nur in der Nase, sondern auch im Knie. Im Knie hat man es aber nicht, dass man sagt, es riecht jetzt gut nach Vanille da unten, sondern man hat keine Zuordnung, also man hat es nicht bewusst, aber man nimmt Duftstoffe wahr und man kann sie mit Duftstoffen extrem gut auch konditionieren. Also wenn man wach ist und man an Tropfen bestimmtes ätherisches Öl riecht man dran, dann macht man das 2-3 Mal und man kann dann umgekehrt diese Wachheit wiederum sich dran erinnern, wenn man das wieder riecht. Aber das habe ich mir gemerkt, also Rezeptoren für Duftstoffe überall. Auf der Haut. Richtig, offensichtlich geht da die Evolution sehr ökonomisch vor. Also die Entwicklung von Rezeptoren ist eine aufwendige Angelegenheit und man verwendet die daher nicht nur in den Riechsinneszellen, sondern auch in verschiedenen anderen Regionen des Körpers. Also wir haben ungefähr 300 Rezeptoren im Riechepithel, in der Riechschleimhaut und die findet man in allen mehr oder weniger anderen Geweben des Körpers, in der Niere, in der Lunge und vor allem auch im Verdauungstrakt. Es gibt Süßrezeptoren im Verdauungstrakt, Bitterrezeptoren im Verdauungstrakt und wir wissen alle, dass wir nicht süß und bitter über den Verdauungstrakt schmecken. Und das stellt sich natürlich die Frage, was machen die Rezeptoren dort? Ja, an wen melden sie? Ja. Also wer geht mit ihren Daten um? Also. Genau, und das ist momentan ganz wichtiger Forschungsfokus von so zellphysiologisch orientierten Instituten herauszufinden, was bewirken die dort. Man geht davon aus, beziehungsweise hat teilweise schon gefunden, dass die bei der Steuerung der Aufnahme von Lebensmitteln eine große Rolle spielen. Und diese Sensoren, die filtern ja auch schon, oder? Die liefern ja auch nicht jedes depperte Signal ans Hirn weiter. Sondern die Sensoren filtern schon aus, was sie melden. Natürlich, wofür wir keine Sensoren haben, das können wir nicht wahrnehmen. Okay, aber wenn ich etwas wahrnehmen kann, aber ich nehme gerade etwas Interessanteres wahr oder so, also praktisch diese Maskierung, ist ein Sensor, so ein Geruchssensor liefert ja irrsinnig viel Daten. Ja. Und wenn ich aber gerade was Aufregendes sehe und eventuell die Nase gerade nicht live geschaltet ist in meinem Bewusstsein, keine Ahnung, selektiert da der Sensor schon oder macht es rein das Hirn? Wird immer alles ans Hirn weitergeliefert? Also der Geruch ist ein spezielles Kapitel, ja, okay. Weil der Geruchssinn eigentlich dazu vorhanden ist, Veränderungen anzuzeigen und nicht permanent zu analysieren, was momentan gerade ist. Ach ja, diese Veränderung. Also man gewöhnt sich sofort dran, wie es irgendwo riecht und eine Veränderung würde man dann sofort wieder wahrnehmen. Veränderungen würde man sofort wieder wahrnehmen, vor allem wenn es eine Veränderung ist, die problematisch ist, die irgendeine Handlung erzwingt, weil es vielleicht ein gefährlicher Geruch ist, es riecht nach Rauch oder irgend sowas. Ich nehme gerade ein bisschen, ich war mit dem Hund spazieren und ich habe ein bisschen Schlamm in meinen Schuhen und das ist ganz leicht irritierend mit Hund ein bisschen. Also es ist nichts, ich habe jetzt nachgeschaut, ich bin jetzt nicht in die Hundekacke gestiegen, aber es ist ein bisschen eine Irritation bei mir bemerkbar. Also diese Änderung, die kriege ich gerade irgendwie mit. Ich muss mich dafür entschuldigen, falls du auch ein bisschen wahrnimmst. Nein, ich verschnupft. Okay, dann bin ich beruhigt, ja. Das nicht. Aber wenn das ein aversiver Geruch ist, ein Geruch, der also irgendwie problematisch erscheint, dann braucht es länger, um den aus dem Bewusstsein auszublenden. Mhm. Aber das gelingt. Und wenn man dann unser Bewusstsein aktiv wieder auf diesen Geruch lenken, dann gelingt es uns schon, den ins Bewusstsein zu rufen, aber es braucht da Anstrengung. Okay, der Geruch ist was Spezielles, ja. Das ist bei Geräuschen ebenso. Innerhalb kürzester Zeit hören wir das Ticken der Uhr nicht mehr. wir hören das Tropfen des Wasserhahns nicht mehr. Das sind, aber wer schaltet das weg? Macht das der Sensor, der nicht mehr liefert? Nein. Oder macht das Gehirn, das nicht mehr verarbeitet? Genau, das macht das Gehirn, das nicht mehr verarbeitet. Das sagt, das ist eine Wahrnehmung, die irrelevant ist, die nicht in dein Bewusstsein drängen muss, weil es bedeutungslos ist. Dich zu keiner Verhaltensänderung auffordert. Die Sensoren liefern nach wie vor, aber das Gehirn blendet es aus dem Bewusstsein aus. Anders ist es mit Adaptationseffekten. Geschmacksadaptation beispielsweise. Ich trinke in der Früh gern sonntags einen Kaffee, süß dann auf eine bestimmte Art und Weise, dass er perfekt gesüßt ist. Trink den, bin zufrieden. Dann esse ich ein Semmel mit Marmelade drauf. Die Marmelade ist wahnsinnig süß. Meine Sinneszellen adaptieren auf die Süße dieser Marmelade. Ich trinke von meinem Kaffee. Er ist nicht mehr perfekt gesüßt. Er ist zu wenig gesüßt, weil meine Sinneszellen auf die Süße der Marmelade bereits adaptiert sind. Das geht rasend schnell. In wenigen Sekunden adaptieren die Geschmackssinneszellen auf die Konzentrationsintensität des jeweiligen Lebensmittels. Gibt es da einen Grund, warum das so ist, den man weiß? Ich meine, gewöhnen Sie an alles wahrscheinlich. Dass es da irgendwann beim Ekel gibt es ja irgendwie so die Erklärung, naja, das schützt mich davor, wieder irgendeinen Blödsinn zu essen. Mhm. Aber warum würde dieses ich finde es ja auch verblüffend, ja. Es gibt gewisse Dinge, die so gar nicht zusammenpassen. Also man würde wahrscheinlich eben vor dem Honigtesten keinen Kaffee trinken und solche Sachen. Mhm. Richtig, ja. Na, ich glaube, biologische Notwendigkeit gibt es bezüglich Adaptationseffekten nicht. Ich glaube eher, hat biochemisch-molekularbiologische Notwendigkeit. Der Sensor ist nicht in der Lage, permanent zu senden, das Signal zu senden. Es erschöpft sich seine Kapazität, das Signal zu senden. Der Körper überlegt sich, und die Natur hat sich einige Mechanismen überlegt, diese Adaptationseffekte zu verringern. Mhm. Beim Auge beispielsweise. Das Auge vibriert mit einer gewissen Frequenz ganz leicht, um diese Adaptationseffekte zu verhindern. Wenn man da eine Kontaktlinse hat, die mit einem Spiegel ein projiziertes Bild auf die Wand lenkt, wird innerhalb kürzester Zeit schwarz. Ganz richtig, ja. Wenn das Bild mitzittert, sieht man innerhalb kürzester Zeit nichts. Oder auch immer, du hast so eine grüne Steckdose hinter dir, wenn man die lange anschaut, dann wird man dann die Komplementärfarbe irgendwie abgebildet, das Schattenbild sehen. Richtig, das sind auch Folgen von Adaptationseffekten. Also ich glaube, der Körper versucht in der Regel diese Adaptationseffekte eher hintanzuhalten. Und wir versuchen sie auch beim Essen zu vermeiden. Erstens, indem wir kauen und das Lebensmittel im Mund zerteilen, hin und her bewegen. Dadurch werden die Zellen ja permanent neuen Reizen ausgesetzt. Dann essen wir viele unterschiedliche Dinge hintereinander oder gleichzeitig im Mund. Das heißt, wir konfrontieren die Sinneszellen im Mund mit sehr komplexen und abwechselnden Reizen, um Adaptationseffekten entgegenzuwirken. Also wenn man sich überlegt, wie man eine Bratwurst mit Sauerkraut und einer Schnitte Brot isst, da wird man immer schauen, so in dieser Trinität auszugleichen. Ein bisschen Brot, dann wieder ein bisschen Sauerkraut und dann wieder ein bisschen Wurst dazu, aber man wird nicht das Sauerkraut als erster essen und dann das Brot und dann die Wurst. Ganz richtig, ja, und im Speisenverlauf oder in der Begleitung der Getränke ist es ein ganz wichtiger Aspekt. Der Wein eignet sich als Speisenbegleiter wahnsinnig gut, weil er eine große sensorische Komplexität hat. Man riecht und schmeckt dran, das sind alles Aromen, Gerüche, die in den Speisen selbst nicht vorkommen und daher deadaptiert unser Wahrnehmungssystem wieder und wir sind bereit, andere Speisen oder die gleiche Speise wieder in voller Intensität wahrzunehmen. Aha, so quasi ein Reset, wenn man... spannend. Das Reset. Das Bier eignet sich leider etwas weniger als Speisenbegleiter. Und zwar nicht, weil es nicht auch sensorisch komplex wäre, aber es wird kühl getrunken. 10 Grad Celsius ist so die optimale Temperatur. Das ist ein Faktor. Also der Mund wird kühler und dadurch die Wahrnehmungsfähigkeit geringer. Und zweitens, Bier enthält in der Regel auch Kohlensäure. Die reizt sehr stark den Nervus trigeminus, dieses Prickeln und Brennen teilweise. Und wenn der Nervus trigeminus gereizt wird, wird die Wahrnehmungsfähigkeit der anderen Geschmackssinneszellen abgesenkt, so dass wir dann weniger wahrnehmen, wenn wir also unmittelbar nach dem Bierkonsum hat man also weitaus höhere Schwellwerte für alle möglichen Geschmackssubstanzen. Jetzt haben wir den Geminus, Trigeminusnerv und die verschiedenen Temperatursensoren noch. Gibt es sonst noch irgendwelche diese fünf erweiternden Sinneseindrücke? Ja, natürlich. Für die Texturwahrnehmung, für die Wahrnehmung der Oberfläche von Lebensmitteln, die Struktur, gibt's viele unterschiedliche Sinneszellen. Da gibt's die Ruffini-Zellen, die Pacini-Körperchen, die Merkel-Zelle, freie Nervenenden, die unterschiedliche mechanische Reize, auf unterschiedliche mechanische Reize reagieren. Manche reagieren auf Druckintensität, manche auf Vibrationen, andere auf Veränderungen des Drucks. Die sind völlig unabhängig voneinander, beeinflussen einander natürlich schon gegenseitig, so wie alle Sinnessysteme einander beeinflussen. Aber eigentlich sind es eigene Sinnessysteme. Also nach einer sehr konservativen Schätzung haben wir mindestens 10 Sinnessysteme und nach einer sehr progressiven, wo wirklich alle einzelne Sinneszellen mitgezählt werden, weit über 33 Sinnessysteme. Nur Prag. Wieder was gelernt. Ja. Naja, und das für euch bedeutet das natürlich, wenn ihr da Tests macht, ihr müsst schon genau wissen, wo da was abgefragt wird, denke ich mal. Also bei, wenn es um Konsumententests geht, spielt das alles keine Rolle in Wahrheit. Da geht's um die summarische Reaktion aus dem Bauch heraus der Konsumentinnen und Konsumenten, hedonisch, intuitiv, subjektiv, emotional, da spielen all diese Sinnessystemmodalitäten keine Rolle. Ich habe da noch was, zwei Sachen, die mir noch da oben aufliegen. Man hat auch diese emotionalen Zustände, das hat man in der Schule gelernt, Angst und da gibt es diese, ich glaube, Ekman oder wie die heißen. Facial Action Coding. Ja, genau. Dass man aber davon mittlerweile weggekommen ist und man das über die Atmung macht. Man kann über die Art zu atmen sehr genau feststellen, ob jemand Angst hat oder sich freut und so weiter. Ja. Das erscheint mir sehr schlüssig. Das habt ihr ja auch beim, also das wäre nämlich interessant beim Essen. Wie atmet man, wenn man ein Honigbrot isst, der einen oder der anderen Art? Also vermischt oder nicht vermischt? Ja, wir haben solche unwillkürlichen Reaktionen nicht über die Atmung gemessen, sondern über andere Parameter, über die Hautleitfähigkeit, Pulsrate, Pulsvolumen und solche Aspekte. Und da hat sich ganz klar gezeigt, wenn Lebensmittel nicht schmecken, wenn sie ekelerregend sind, dann steigt die Hautleitfähigkeit sehr stark. Also bei Brottrunk und Sauerkrautgetränken haben die Leute wirklich zu schwitzen angefangen. Offensichtlich gibt es da physiologische Reaktionen. Und die gehen ganz klar mit emotionalen Reaktionen einher. Und dann das Zweite, was ich noch, wie du gesagt hast, über Augenkontakt, also wie schauen die Leute dann das Essen an oder das, was sie da sehen. Hab gestern gerade gehört in Freakonomics Radio, auch ein Podcast, da hat eine Tänzerin, Tanzlehrerin gesagt, sie kann am Verhalten des Menschen, wie der oder dies das Smartphone bedient, wie die herumwischt auf dieser Scheibe, sagen, was sie gerade macht, weil die Tänzer nämlich wirklich die Bewegungen unterscheiden können. Eine gerichtete Bewegung ist anders als eine umherschweifende. Und wenn man am gerichtetsten sind die Bewegungen am Handy, wenn jemand ein Hotel bucht, weil da ist der sehr konzentriert und tippt so ganz genau die Tasten und die Daten. Man kann Aggression oder Angst kann man feststellen, Langeweile, dieses Herumwischen und so Schlendern durch die verschiedenen, was das Internet so bietet. Und das erscheint mir sehr schlüssig. Also ich glaube, Also, und ich fand es eben aber interessant, dass eben eine Choreografin oder eine Tanzlehrerin den passenden Blick dafür hat, weil die im Tagesgeschäft des Umsetzens nämlich ist. Also wie transportiere ich Emotionen? Ja. Also wohin gehst du mit deiner Bewegung? Ja, na, solche Dinge werden auch wissenschaftlich im Lebensmittelbereich untersucht. Das fällt alles unter observationale Techniken. Mhm. Das Zentrum der observationalen Forschung ist sicher in Wacheningen zu sehen. Mhm. Der Schwesteruniversität der BOKU, und die haben dort das sogenannte Restaurant of the Future. Aha. Kennen Sie das vielleicht? Nein, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr schlüssige Geschichte. Genau, und dort werden eben Konsumentinnen und Konsumenten beim Essen beobachtet, aber auch beim Auswählen von Speisen in einer Mensa und dann auch beobachtet, wie sie bei Tisch sitzen, was sie da machen, wie sie sich bewegen, welchen Raum sie einnehmen, wie sie das Essen vor sich hinlegen, wie sie den Teller drehen, wie sie schneiden, wie sie trinken, wie sie kommunizieren. Das sind alles Aspekte, die für Konsumentenwissenschaftler überaus interessant sind. Und eignet sich das Lebensmittel, dass man eben sozial miteinander isst? Kann man jemandem ein Stückchen davon geben und so? In China wird anders gegessen, auf diesem runden Drehtisch. Ja. Man sucht sich das vorher aus und man stochert nicht herum, und, weil das würde dann den Schein erwecken, dass man sich das Beste sucht, sondern aber jeder darf in die Schüssel rein. Das habe ich immer ganz nett gefunden in China. Ja. Aha. Und wie beeinflusst die soziale Situation das Auswahlverhalten? Hochinteressant. Was passiert, wenn in einer Gruppe eine besonders attraktive Frau ist oder ein besonders attraktiver Mann? Wer wählt dann was plötzlich aus? Also das gibt's ganz hochinteressante Untersuchungen. Wir haben da in China einer Frau zugeschaut, die einen Entenkopf im Gespräch auf das Charmanteste mit Stäbchen in seine Einzelteile zerlegt hat und das wirklich genussvoll gegessen hat. Ja, und mich interessiert noch auch persönlich, wenn ich gehe gerne laufen und gehe gerne auch lang laufen am Wochenende und dann hat man auch ein bisschen Energiebedarf und wie bald man dann eigentlich was isst, das ist ganz unterschiedlich und auch die nächsten zwei Tage, also wie man da, manchmal ist es in zwei Leberkäse immer mit Gurkel alles drin, was man dann braucht. Aber oft ist es auch ganz gezielt Reis mit irgendwas, das ich koche, weil ich genau dieses Bedürfnis einfach habe. Vorgestern habe ich 10 Mochis gegessen, weil so japanische, dürfte auch ziemlich genial sein mit den verschiedenen Füllungen, die haben auch verschiedene Texturen und das war genau das, was mein Körper wonach verlangt hat. Das finde ich immer interessant, dass man eigentlich schon immer weiß, was man gerne isst. Also ja, es scheint da bestimmte Regulationsmechanismen zu geben, die unser Verhalten versuchen, in eine bestimmte Richtung zu treiben. Das sind in tagesabhängigen Rhythmen beispielsweise hat man besonderes Verlangen nach Kohlenhydraten. Abends, 17, 18 Uhr, ist das Verlangen nach Kohlenhydraten besonders groß. Da spielen bestimmte Botenstoffe, Serotonin, eine Rolle, die dazu führen, die uns da regelrecht dazu drängen, so etwas zu essen. Als Gegenreaktion verlangt dann unser Körper eher wieder eiweißlastige Lebensmittel, die wir dann plötzlich weitaus appetitlicher und interessanter finden als die Kohlenhydratreichen. Also da gibt's einige Regulationsmechanismen, die dafür sorgen, dass wir uns ausgewogen und entsprechend unseren Notwendigkeiten, unseren physiologischen Notwendigkeiten tatsächlich ernähren. Ich habe auch mit Fruchtfliegenforschern gesprochen, die untersuchen das an Fruchtfliegen. Also wenn die Kohlenhydrate gegessen haben, werden die als nächstes zu Eiweiß greifen und solchen Sachen. Ja. Und wie ist es dann genetisch dann fundiert? Also warum machen, wenn man denen ein bestimmtes Gen dann zerschießt, machen die das dann noch genauso? Mhm. Na, weißt du was, dann kommen wir doch ein bisschen zum Honig, zur Honigsensorik. Gibt es da etwas, was du sofort erzählen kannst oder möchtest oder könntest? Was fällt dir zur Honigsensorik da ein? Zur Honigsensorik fällt mir ein, dass der erste Aspekt wahrscheinlich der visuelle Aspekt ist. Wir sehen den Honig. Ich habe ja ein Testglas mitgenommen. Ja. Den können wir dann auch aufmachen. Den sehen wir, genau. Genau, und der Honig hat sehr unterschiedliche Farben, wie wir wissen. Er hat unterschiedliche Transparenz. Er kann sehr hell sein, Akazienhonig, oder kann sehr dunkel werden, gelb, orange. Und von diesen Farben schließen wir wahrscheinlich bereits auf bestimmte sensorische, chemisch-sensorische Merkmale. Wir schließen aufgrund unserer Erfahrung auf bestimmte Geruchsmerkmale, bestimmte Aromamerkmale. Mhm. Ich habe jetzt einen mitgenommen von uns vom Schwarzenberggarten, Botanischer Garten, der ist recht hell, Blütenhonig, die Viskosität, glaube ich, ist auch noch wichtig. Also genau, das sieht man ebenfalls. Wie viskos ist der Honig? Ist da schon irgendwas kristallisiert? Sind irgendwelche Fremdstoffe drinnen? Ist der Honig trüb? Und das lässt in uns natürlich eine bestimmte Erwartung entstehen. Mhm. Das heißt, auch ein erwarteter Wohlgeschmack oder Nicht-Wohlgeschmack entsteht. Und ich finde, das kann man auch nicht schönreden. Also ich habe ein bisschen ein Problem. Unserer kristallisiert sehr wenig, aber wenn er anfängt, dann fängt es so an Linien entlang zu sein. Und ich weiß aber nicht genau, warum das so ist. Und ich denk mir immer, das schaut nicht gut aus. Und ich kann es aber auch nicht schönreden. Natürlich sagt man dazu, das ist völlig unbedenklich und ist spricht für die Qualität und so weiter. Und er schmeckt ja auch de facto ausgezeichnet. Aber da habe ich echte Schwierigkeiten, wie man das, da müsste man dann vielleicht, keine Ahnung, das Glas wechseln, dass es nicht mehr durchsichtig ist. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber man könnte versuchen, Kristallisationskerne für die Kristallisation des Zuckers rauszubekommen. Rauszubekommen? Ja, durch Filtrationsmaßnahmen. Das würde helfen? Ich vermute ja. Ich meine, was natürlich immer hilft gegen diese Kristallisation, ist eine leichte Erwärmung. Dann lösen sie die Kristalle wieder. Mhm. Aber das sollte man wahrscheinlich nicht so oft machen, weil natürlich das Aromaprofil dadurch schon ein bisschen beeinträchtigt wird. Ja, und da gibt es irgendeinen Wert, einen Temperaturwert. HMF. Ja, genau, der steigt. Genau. Das will man eigentlich auch nicht wirklich. Richtig, das ist ein Maß für die... HMF. Ja, das 5-Hydroxy-Furfural. Ja. 5-Hydroxy-Methylfurfural. 5-Hydroxy-Methylfurfural ist das. Und das ist ein Maß für die Erhitzung über 40, 45 Grad Celsius. Mhm. Und ja, gut, also ich mach's dann so, dass ich einen Impf mit Cremehonig und dann einfach einen Cremehonig draus mache. Und dann hat man das Problem überhaupt nicht mehr. Also, dass irgendwie ausschaut wie bei einer komisch kristallisiert. Aber ich meine, er macht das ja eh ganz lange nicht. Also kristallisiert ganz schwer. Also ja. Ich habe ein Testgläser von 4 Jahren und sind immer noch nicht kristallisiert. Bei manchen ein bisschen eben so dieser Ansatz. Ja. Und ich habe da so einen Kreis mitgenommen, das Aromarad Honig. Mhm. Und da steht da, ist interessant, also rein vom Konzept her, Beginn. Das ist ein Kreis mit so verschiedenen Sektoren. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Da steht Beginn, Geruch. Und dann beginnt man da zu lesen, neutral, mild, frisches Gras, frisches Holz, heuig, Zitronengras, fruchtig, blumig, mentholisch und so weiter und so weiter und so weiter. Nach dem Geruch kommt dann ein Sektor mit verschiedenen Begriffen Konsistenz, dann das Mundempfinden, Butter, zarter Schmelz, zart schmelzend, bis zu kriselig, sandig. Die Süße, dann kommt die Säure, dann kommt das Holzige, das ist jetzt im Bereich Geschmack, Fruchtige, Pflanzliche, also blumig, exotisch blumig, bis zu bitter, tierisch in Richtung Bienenwachs, chemisch, mentholisch, parfümiert. Und dann kommt der Abschluss, nämlich bittersüß, kurz bis lang anhaltend, Prise weißer Pfeffer, ausgewogen harmonischer Abschluss. Ist das ein Standardrat? Also macht man das so? Solche Aromaräder verwendet man sehr gerne. Dieses Aromarad kenne ich nicht und ich habe da bei manchen Begriffen auch meine Bedenken, ehrlich gesagt. Okay, zum Beispiel bei harmonisch oder ausgewogen. Das sind typische Begriffe, die eher aus dem hedonischen Bereich kommen. Ausgewogen bedeutet, der ist gut. Oder harmonisch bedeutet, gut. Und das ist genau das, was man bei sensorischer Analytik versucht zu vermeiden. Ah. Da geht es wirklich nur um die nüchterne Beschreibung der Intensität bestimmter sensorischer Merkmale. Okay. Hart, tixotrop, cremig, zartcremig, das wäre dann wieder... Das sind neutralere Begriffe, wobei ich bei zartcremig auch schon meine Bedenken habe. Ah, das ist zart. Ja, ja, zart richtig, ist besser als brutal. Brutal cremig. Cremig ist überhaupt ein sehr komplexer Begriff. Und wo ist der Unterschied zwischen zartcremig und cremig? Aha. Wildromantisch. Reiche zielen. Ja, genau. Also, das heißt, da muss man schon ein gutes Aromarad, ein gutes, was ist das, Sensorikrad wählen. Ja, ich bin jetzt nicht der Honigexperte par excellence, aber die Kollegin Derndorfer hat vor einigen Jahren sie intensiver mit Honigsensorik beschäftigt und die haben dann auch Empfehlungen herausgegeben in der Ernährung publiziert. Das ist, Eva Derndorfer, du sprichst von deiner Kollegin, die gerade auf Kinderauszeit ist, genau, und sie wird dann vielleicht im nächsten Jahr mal bei den Bienengesprächen dabei sein. Ja. Genau, ja, was wollte ich sagen? Ja, na, dieses Rad, also das ist kein typisches Rad jetzt praktisch, das ist jetzt eine Möglichkeit, es zu tun. Und diese hedonischen Begriffe möchte man raushalten? Die hedonischen Begriffe müssen draußen sein und die Beschreibungen der sensorischen Wahrnehmungen sollten sehr, sehr nüchtern sein und sollten rückführbar sein, auch auf Standards, die man so wirklich belegen kann. Aber dann ist ja praktisch vorab die Frage, was man eigentlich damit will. Das sollte vorher klar sein. Möchte ich die Wirkung auf einen Menschen testen, dieses Hedonische, ja, oder möchte ich meinen Honig analytisch, deskriptiv beschreiben, damit mir mal klar ist, wo steht der? Ganz richtig. Ohne diese Zielsetzung wird man ein Mischmasch an unterschiedlichen sensorischen Ansätzen verfolgen, die nicht wirklich zielführend sein können. Also dein erster Blick war mal, dass du anschaust, wie schaut er aus? Also rein, also vom wie benimmt er sich im Glas? Genau, wie benimmt er sich im Glas? Wie schaut er aus? Welche Erwartungen löst er bei mir aus hinsichtlich der sensorischen Wahrnehmung und der hedonischen Empfindungen, die er bei mir auslösen wird? Und jetzt, wenn man jetzt sich vorstellt, man würde ein bisschen was davon kosten, also ich würde am liebsten einen Finger reinstecken und am Finger lutschen, aber das wird sicher anders sein, wenn man das mit einem Metalllöffel oder einem Holzstäbchen macht. Am unangenehmsten sind mir diese Holztest-Stäbchen, die machen mir im Mund so komische Aversionen. Ich weiß nicht, das ist so ein komisches Gefühl. Genauso wie man auf ein Taschentuch, ein Papiertaschentuch beißt. Mhm. Oder manche Leute können nicht irgendwo auf einem Beton oder Metall kratzen mit den. Ja. Das ist mir wurscht. Ja. Also da spüre ich nichts. Okay, aber das heißt, mit einem Holzstäbchen möchte ich sowas nicht testen. Ja, das ist Vereinbarungssache, was als besten und neutralsten empfunden wird von den Testpersonen. Ah, okay, ja, genau. Also wir verwenden meistens Kunststofflöffel, die von der Oberfläche her immer gleich sind und sehr neutral sind, völlig geruchlos und okay, und was könnte man jetzt sonst noch machen, sensorisch mit unserem Honig, mit unserem Testhonig? Naja, was man als nächstes machen würde, wäre wahrscheinlich dran zu riechen. Na, das könnte man ja machen. Man öffnet das Glas. Du kannst dann schnupfen, sagst du? Ja, Restriechvermögen wird vorhanden sein. Man wird versuchen, mit beiden Nasenlöchern die Atemluft einzuatmen und regelmäßig den Duft einzusaugen und zu analysieren. Und zu analysieren heißt was? So zu überlegen, welche Aromakomponenten wahrnehmbar sind. Und was nimmst du wahr? Wenn du was wahrnimmst? Oder ist es jetzt nicht geeignet? Doch, das ist geeignet, natürlich. Also praktisch, kannst du etwas darüber erzählen? Naja, was auffällig ist, man wird sofort sagen, das ist Honiggeruch. Ja, okay. Wir sind also sofort in der Lage, den Geruch als Honiggeruch zu identifizieren, was gut ist. Im Gegensatz zu Schuhpasta oder so. Zu Schuhpasta oder okay, Nougat-Creme. Eindeutig Honig. Eindeutig genau, Honig. Man sagt, hey, da ist ein Glas, riecht dann Honig, kein Kaffee, das ist Honig. Ja. Genau, ist ein Honigglas. Ja, richtig. Das war interessant, weil jetzt rieche ich nämlich ein bisschen auch dieses wachsige Bienenartige drin. Ja. Aber erst noch, als du gesagt hast. Ja. Ah, okay. Und mit dem Hinweis darauf, Honig, schließen Sie für den geübten Sensoriker also eine Vielzahl von Möglichkeiten, die es gibt. Mhm. Wenn man also das sensorische Vokabular für einen Honig neu erfinden würde, würde man lang im Dunkeln herumtappen. Was gibt's da alles? Ist das irgendwie jetzt ein holziger Geruch oder sind das irgendwelche Früchte oder sind das Blüten? Aromen. Aber nachdem man weiß, es ist Honig, kann man da also schon in eine ganz bestimmte Richtung gehen und schauen, ob bestimmte Aromen vorhanden sind, ja oder nein. Also eine Kochbuchautorin, die ein bisschen geübt ist, das zu beschreiben, hat den Mentholik bezeichnet ein bisschen. Also ich müsste jetzt nochmal nachschauen, was sie genau gesagt hat. Mir ist das erste eingefallen bei unserem Honig, er wild. Also ich finde, da ist so viel Drama, also nicht Drama, aber das ist, ich habe jetzt keine neutralen Begriffe. Also da ist schon die, gut, aber ich sehe auch Farben, wenn ich den Honig jetzt rieche. Genau, du siehst also, du hast nicht nur sensorische Wahrnehmungen, sondern sofort Assoziationen. Ja. Die Wildheit und die wilde Natur oder irgend so. Botanische Garten hinterm Bienenstand, ja. Genau. Sofort diese Assoziationen. Und das ist das, was Gerüche wahnsinnig gut machen, Erinnerungen zu evozieren und Erinnerungen an Situationen. Mhm. Wo kommt es her? Wie schaut's da aus? Wie war das, als ich das schon einmal gerochen habe? Ich weiß übrigens noch, aus meinem Elternhaus, also Haus meiner Kindheit, wie jede Tür klingt. Also ich kann die einzelnen Türen abrufen und ich das finde ich auch noch interessant, dass es auch ein akustisches Gedächtnis gibt. Ja. Aha, okay, das heißt, man weiß ja Honig und hat dann ein Vokabular, ein Set an Beschreibungsmöglichkeiten, was man dann damit machen kann. Genau, das ist also der orthonasale Geruch, das heißt, wir riechen über die zwei Nasenlöcher und die Duftstoffe werden wahrgenommen, wir können uns die ins Gedächtnis rufen und versuchen, also ins Bewusstsein rufen und versuchen, diese Gerüche verbal zu beschreiben und ihre Intensität auch zu beschreiben. Okay, und wenn ich jetzt eine Brille auf hätte, dass ich das Ganze schwarz-weiß sehen würde, würde sich an diesem Geruch was ändern schon, den ich wahrnehme? Kann sein. Die Farbe ruft bestimmte Flavor-Assoziationen hervor. Wir verknüpfen bestimmte Farben mit bestimmten Gerüchen und dieses sogenannte visuelle Flavor, diese Erwartung eines bestimmten Flavors kann also unsere tatsächliche Wahrnehmung durchaus beeinflussen. Mhm. Das passiert regelmäßig und darum werden auch Lebensmittel eingefärbt, in eine bestimmte, um bestimmte Flavor-Erwartungen zu evozieren und dann auch die Wahrnehmung entsprechend zu modifizieren. Rosa Joghurt beispielsweise riecht immer intensiver nach Erdbeer oder Himbeere, obwohl vielleicht die gleiche Menge Aroma drinnen ist. Aber das muss man bei Honig ja nicht tun, das finde ich interessant. Also der sieht aus nach Honig, er riecht nach Honig, er ist ein großartiges Produkt eigentlich, oder? Ja. Und wurde einfach so abgefüllt, also da wurde nichts erfunden. Und der nächste Schritt ist, dass man eben nach diesem orthonasalen Beriechen und Beurteilen von dem Honig in den Mund nimmt und im Mund werden dann viele, viele Wahrnehmungen ausgelöst. Das ist klar, dass wir den Geschmack wahrnehmen. Das heißt, wir werden also diese hohe Süßintensität des Honigs wahrnehmen. Wir werden die Viskosität wahrnehmen, wie unsere Zunge sich bemühen muss, den Honig im Mund zu verteilen und wie er langsam dünnflüssiger wird durch die Erwärmung. Er verändert seine Viskosität über die Zeit hin. Und wir nehmen auch die Aromen, die im Mund freigesetzt werden, auch durch die Erwärmung, über die retronasale Riechwahrnehmung wahr. Die Mundhöhle ist mit der Nasenhöhle verbunden und die Duftstoffe steigen vor allem nach dem ersten Schluckvorgang in den Nasenraum auf und werden dann dort ebenfalls analysiert. Das heißt, wir haben eine innere Nase, mit der wir sozusagen das, was wir im Mund haben, beriechen. Und dieses Aroma, diese Duftstoffe, die werden dann auch umgangssprachlich sehr häufig als Geschmack bezeichnet. Und brauche ich da eine besondere Atmung, eine Schnappatmung, dass das funktioniert? Das geht, ich meine, natürlich geht es automatisch, aber beim Testen gibt es da irgendwie besondere Atemtechniken. Na, was wichtig ist, ist, dass das Lebensmittel intensiv oral prozessiert wird, aha, dass es wie beim Kaffee beispielsweise so eingeschlürft wird, damit möglichst viele Aromen frei werden, dass der Wein gebissen wird, also ganz massiv bewegt, hin und her bewegt wird, dass möglichst viele Aromen in der Gasphase des Munds entstehen und dann maximale Mengen ins Nasendach aufsteigen können. Ich finde es nur interessant. Also bei so klebrigen Dingen habe ich das im Mund eher in der Mitte. Das will ich nicht überall. Das ist vielleicht eine spezielle Form des oralen Prozessierens. Möglicherweise. Also Aubergine, wenn man die isst, also ohne Kakao zum Beispiel, also die kann sich ja auch ganz wild verteilen und die pickt dann überall. Die habe ich dann wirklich lieber in der Mitte, in so einer Grube in der Zunge und dann. Okay, das ist das Vermeiden, also das ist unangenehme Gefühl, dass es überall pickt. Genau, oder? Genau. Ja, ich glaube, Spezialfall. Okay. Wobei, wenn es dann pickt, das ist dann auch schön, wie sie das dann in der nächsten Stunde dann von überall wieder löst und dessen Geschmack freisetzt. Aber im Grunde begehen wir da jetzt schon wieder den Irrtum, dass wir zwischen der Konsumentensicht und der analytischen Sicht nicht differenzieren. Ja. Dem Analytiker muss es egal sein, was da passiert, ob das jetzt blödsinnig irgendwo pickt oder klebt. Er muss das möglichst gut verteilen und maximal dafür sorgen, dass die retronasale Riechwahrnehmung intensiviert wird. Und jetzt könnte ich natürlich, wenn ich ein bisschen ein Wissenschaftler wäre, versuchen, ein bisschen Salz dazu zu geben und anschauen, wie wird sich meine Bewertung verändern. Also, gut. Ja, ist nur, fällt mir nur ein. Ja, natürlich. Aber da wäre noch kein Wissen. Es gibt zwischen den Grundgeschmacksarten gibt's Wechselwirkungen. Ja. Man gibt ein bisschen Salz in den Kuchen rein und intensiviert damit die Süße etwas. Mhm. Man gibt Zucker in den Kaffee, damit die Bitterkeit sinkt. Mhm. Man gibt Salz auf das bittere Gemüse, damit die Bitterkeit sinkt. Also da gibt's eine Reihe von Wechselwirkungen zwischen den Grundgeschmacksarten. Mhm. Und man kann da regelrecht das Flavor, den Geschmack modulieren, sodass man halt passt. Und man kann es natürlich auch komplexer machen. Ja. Bei Keksen und diversen süßen Lebensmitteln gibt man in letzter Zeit sehr häufig Salz dazu, Salzmandeln oder irgendwelche Dinge, um die Dinge interessanter und komplexer zu machen. Schokolade mit Salz und so. Das sind hochinteressante Dinge. Okay, das heißt, dann hat man es im Mund und dann schluckt man es runter dann noch einmal. Also man würde natürlich die Geschmackswahrnehmungen genau beschreiben, welche gibt, so wie intensiv sind die und wie entwickeln sie sich über die Zeit hin. Ja. Was für Süße ist am Anfang, welche am Schluss, wann kommt der Bitterton. Mhm. Da gibt es auch spezielle sensorische Methoden, mit denen man diese zeitliche Entwicklung der sensorischen Wahrnehmungen charakterisiert. Temporal Dominance of Sensation heißt beispielsweise so eine Methode, wo man die Dominanz der sensorischen Wahrnehmung über die Zeit hin beschreibt. Was für ein sensorischer Eindruck ist am Anfang dominant? Das ist vielleicht die Süße oder die Klebrigkeit. Am Schluss vielleicht ist irgendwas Bitteres oder eine harzige Note. Und das beschreibt man über diese Dominanzcharakterisierung. Da braucht man ja eigentlich eine Partitur mit den verschiedenen, also die Bläser, die Streicher und die Schlagwerke. Ja. Und interessanterweise ist diese TDS, Temporal Dominance of Sensation Methode, in Analogie zur Wahrnehmung von Musik entwickelt worden. Ebb Köster, das ist der Guru der europäischen Sensorik, hat von einer sensorischen Harmonie in Analogie zur Musik gesprochen. Da fällt mir jetzt gerade ein Musikstück für Honig und Streicher. Also, wo du mit dem Honigglas ins Konzert gehst und die orientieren sich aber auch daran, an dieser Entwicklung. Ja, vielleicht, für eine Möglichkeit. Und so wie man bei einem Musikstück vielleicht, wenn man es zum ersten Mal hört, auch nur die grundlegenden Strukturen erkennt, erkennt man dann, wenn man es mehrmals hört, dann doch viel mehr Details und interessante Aspekte, Rhythmen, Melodien, die man am Anfang gar nicht wahrgenommen hat. Und ähnlich ist es auch bei Lebensmitteln, wenn es komplexe, interessante Lebensmittel sind, dass wir dann immer wieder neue Aspekte wahrnehmen, die wir vorher beim ersten Mal noch nicht wahrgenommen haben. Aber die Sensorik muss man wirklich auch lernen. Also eben, wenn es mit Anfängern zu tun hast, die werden da immer dann ihre Gedanken da reinwerfen, was sie alles schon erlebt haben in ihrem Leben und woran sie das erinnert. Aber Ziel ist natürlich, und das ist bei euch in der Ausbildung natürlich auch mit Studentinnen und Studenten, denen beizubringen, eben wie man es macht, damit man brauchbare Ergebnisse hat. Ja, also in Wahrheit werden bei uns die Studenten nicht zu Sensorikern in dem Sinn ausgebildet, dass sie selbst diese Wahrnehmungsfähigkeiten haben, sondern sie werden methodisch ausgebildet. Das heißt, sie wissen, was sie tun müssen, um dann richtige Sensoriker zu erhalten und richtige Ergebnisse mit diesen sensorischen Methoden zu erzielen. Und das war's dann? Okay, also wir, wo sind wir? Wir sind im Mund. Ja, im Mund, genau. Dann, wie sie das zeitlich entwickelt hat. Richtig, genau. Und ja, irgendwann schlucken wir das Lebensmittel auch, den Honig auch. Und das ist noch immer nicht das Ende. Wie ist die zeitliche Entwicklung nach dem Schluckvorgang? Wie klingt die Süße ab? Welche Aromen treten da auf? Was für ein Nachgeschmack tritt dann auf? Und dann könnte man auch nur das Mundgefühl beschreiben. Wie fühlt sich der Mund jetzt an? Also gibt es da irgendwelche Taubheitserscheinungen? Taubheitserscheinungen oder so solche Aspekte. Dass irgendwelche Irritationen auftreten vielleicht. Durchaus auch denkbar. Ist ja Schärfe spürbar eben, ja. Schärfe oder irgendwelche harzigen Dinge, die irritierend wirken können. Aber das wären dann, was weiß ich, wenn da gibt's ein paar so Sträucher, die man nicht, wenn man in der Gegend hat, die man nicht im Honig gerne hat. Mhm. Ich glaube, der Faulbaum oder so, ja. Ja. Der dann erst im Abgang oder so, dann auch irgendwie bemerkt wird. Na gut, so. Ja, schön. Na, sollen wir das nochmal probieren? Ganz wichtig ist, dass man immer entsprechend große Mengen in den Mund nimmt. Ganz kleine Teile. Aha. Da nimmt man einfach wenig wahr danach. Du hast jetzt so einen halben Löffel hier. Mhm. Unglaublich süß. Aha. Sehr dünnflüssig eigentlich. Mhm. So ist der Honig. Ja. Wir hätten nichts dagegen oder verändern können. Das machen die Bienen. Sehr viel florale und harzige Noten. Ja. Ja, hochinteressant. Ja. Aber aus hedonischer Sicht muss ich sagen, Purgenossen würden weniger hoch einschätzen als am Brot. Ja, warum? Also pur isst man Honig ja generell eher nicht. Nein, aber ich glaube, das hat seinen Grund darin, dass er zwar für sich genommen sehr komplex ist, aber wahnsinnig intensiv. Mhm. Und ich glaube, diese hohe Intensität ist fast ein bisschen was, das uns überfordert. Mhm. Ich meine, das ist jetzt dann 80% Kohlenhydrate, 80% Zucker, in Wertzucker. Und es ist, man kann sicher keine großen Mengen pur essen. Man kann jetzt so ein Gläschen austrinken. Man wird es wahrscheinlich übergeben. Aber man wird es auf 5 Scheiben Vollkornbrot gut vertragen. Wird man schaffen, ja, genau. Und dieses, es wirklich, ich glaube auch, dass das Vollkornbrot da super dazu passt, weil das auch mit einer besonderen Intensität auch daherkommt. Also der kann da von unten her mithalten. Ja, ja. Ja, verstehe. Also auf Weizenbrot wirkt es sicher weniger gut. Ja, also stimmt. Ich mache manchmal gerne den Honig mit Joghurt, Honig und Joghurt, nur nicht grundsätzlich, weil das befreit auch eine gewisse, ich würde es beschreiben, muffige Komponente. Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich keinen jetzt vergleichbaren, das ist nicht sehr analytisch oder nicht sehr neutral ausgedrückt, weil muffig ist muffig. Aber der Honig macht etwas das Joghurt macht etwas mit dem Honig, was einen Tick komisch ist, finde ich. Jetzt habe ich es schon länger eben nicht gegessen. Mhm. Am Brot, top. Mhm. Könnte man ausprobieren. Super. Es können auch Verdünnungseffekte schlichtweg sein. In dieser Konzentration überdeckt diese hohe Konzentration von Zucker Fructose, Glucose, sehr viel, die Wahrnehmung sehr vieler anderer Geschmacks- und Aromastoffe. Ach, aber wenn man die dann verdünnt, dann werden plötzlich die anderen ebenfalls wahrnehmbar. Es könnte durchaus sein, dass dann die muffigen Komponenten bei der Verdünnung erst wahrnehmbar werden. Ja, das wäre natürlich nur interessant, was man dann machen könnte, dass man eben verdünnt, keine Ahnung, in Wasser oder was würde man da einfach... Ich würde mit Wasser beginnen, das ist am neutralsten, aber man kann natürlich jedes Medium verwenden, auch Joghurt oder Milch oder was immer. Und würde man dann mit der schwächsten Konzentration beginnen oder ansteigend zum Probieren oder würde man dann mit der stärksten Konzentration immer schwächer werdend? Vom Honig, die mit der geringsten Konzentration. Mit der geringsten. Das heißt, ich kann mal sagen, 1 zu 10 probiere ich jetzt einmal aus und ein Löffel, 10 Löffel Wasser und dann rühre ich das einmal durch und schau, was tut sich denn da? Ist da eine Muffigkeit vorhanden? Ja, nein. Das kann man, ist interessant. Also was für mich faszinierend ist, ist eben diese ruhige Auflösung von etwas, was der Laie ein Löffel wumm macht und dann ist es wieder vorbei, dass man das eben so auflösen kann, zeitlich auflösen nämlich. Mhm. Ja. Ich schmecke denn jetzt noch immer den Honig. Echt, ja. Also der ist extrem nachhaltend und... Ja. Der ist so. Mhm. Das ist einfach die volle Brutalität der Umgebung, die, ich glaube, sehr vielseitig ist. Also mit diesen Gärten und Dachgärten und so weiter. Ja, das finde ich ja hochinteressant, dass das Honig in den Städten immer mehr produziert wird. Ja. Also der angeblich ist die Belastung mit Schadstoffen in der Stadt geringer. Ja, genau. Und auf der Oper, den habe ich gekostet, 10 Wien, also auf der Oper, unglaublich, wie der schmeckt. Also einfach, die holen sich das von den Gärten, die, man glaubt das nicht. Meine Frau arbeitet in der Kontrollbank, die haben auch so Honig, also Bienen, wie sagt man, die Bienen? Völker? Bienenvölker am Dach oben, produzieren den eigenen Honig. Ja, nein, ist super, das ist ganz erstaunlich. Ja, Klaus, was sollten wir noch besprechen? Oder was sollten wir noch gesagt haben schon? Mal überlegen. Ich drehe jetzt den Deckel wieder zu. Ja, damit er nicht ausraucht. Das dauert sicher Jahre. Weil wir haben einen Kreis gezogen. Also wir haben auch über eure Fragen. Ja. Wo schaust du immer mit Interesse hin, anderswo? Was tut sich bei anderen Universitäten? Wo wartest du schon auf Forschungsergebnisse von anderen? Oder wo schaust du immer, was tut sich da gerade? Ich schaue auf den Konferenzen, die Sensorik betreffen. Und der Punkt ist der, die Sensorik hat sich ein bisschen gewandelt. Die war ursprünglich sehr stark auf sensorische Wahrnehmung fokussiert und ist aber immer stärker in Richtung Consumer Science gegangen. Und alle Sensorik-Konferenzen heißen jetzt auch Sensory and Consumer Science Conferences. Das heißt, da gibt es eine große Erweiterung des Blickwinkels und daher schauen wir sehr stark in Richtung experimentelle Psychologie. Nach Oxford, Charles Spence beispielsweise, ein ganz schräger Experimentalpsychologe, der sich mit Essen und Ernährung beschäftigt. Aber ins Marketing schauen wir gern, weil diese Dinge wie Verpackungsgestaltung und Auslösen von Erwartungen über Farben, Formen, Informationen auch für uns in gewisser Weise eine Rolle spielt. Es interessiert uns auch hochgradig natürlich, was sie molekularbiologisch, sinnesphysiologisch abspielt. Wie viele Grundgeschmacksarten gibt's überhaupt? Kann man Fett schmecken? Ja oder nein? Wie ist der molekularbiologisch-biochemische Mechanismus der Wahrnehmung von Geschmäckern, aber halt Gerüchen, Aromen und trigeminalen Reizen? Also von der Molekularbiologie bis hin zum Marketing interessiert die Sensory and Consumer Scientists eigentlich alles. Das ist ein bisschen so die angewandte Geschichte, oder? Ja. Aber keine Grundlage. Also die Grundlagenforschung ist... Die Grundlagen dafür arbeiten wir nicht. Nein. Ja. Was wollte ich noch erzählen? Eins wollte ich noch sagen. Konzeptuell, dieses Wort, kommt in deinen Artikeln immer wieder vor, wenn man liest. Mhm. Was bedeutet diese Idee konzeptionell? Konzeptualisierungen. Ah, Konzeptualisierung, ja. So. Konzeptualisierungen sind Bedeutungszuweisungen. Wir haben eine sensorische Wahrnehmung, wir riechen am Honig, erkennen, das ist Honig. Automatisch werden diesen Geruch Bedeutungen zugewiesen. Wir assoziieren damit ganz bestimmte Aspekte. Das können Aspekte sein, die das Produkt unmittelbar betreffen. Aber ganz andere, wie das hat meine Oma immer gegessen oder aus der eigenen Erinnerung. Also unterschiedlichste Assoziationen, die dem Produkt erst die Bedeutung geben und damit auf mein Verhalten einwirken, was ich jetzt damit mache. Wenn das in einem positiven Bedeutungskontext eingebettet wird, dann werde ich es auch positiv behandeln und werde es essen oder immer wieder essen. Wenn es in einem ambivalenten ist, dann vielleicht seltener oder weniger, und wenn in einem negativen, dann wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Also dieses Bedeutungsgeflecht wird man als Konzeptualisierung bezeichnen. Konzeptualisierung, und das ist immer dabei eben bei diesen Dinge. Was wir nicht konzeptualisieren können, das erkennen wir gar nicht. Das ist hochgradig irritierend und das ist bedeutungslos, weil es eben keine Bedeutung erhält durch diese Assoziationszuweisung. Und ich kann mich erinnern, mal ein Buch von Alan Carr gelesen zu haben, wie man nicht mehr raucht. Und der hat es geschafft, das so umzudrehen, diese Bedeutungszuweisung. Der hat immer wieder wiederholt, Rauchen ist Schmutz und Dreck. Und das ist natürlich eine Umdeutung von Menschen, die rauchen, die sagen, das ist irrsinnig angenehm und echt super. So, Rauchen ist Schmutz und Dreck, was dann am Schluss, am Ende dieses Buches überbleibt. Ja, ja gut, Klaus, Dankeschön. Ich glaube, wir haben eine Runde gedreht. Ja. Und vielen Dank für deinen Einblick in die Sensorik und gerne, in dein gerne. Forschungsgebiet. Wenn du Zeit und Lust hast, können wir noch in den Sensorik-Laber runtergehen. Ja, das könnte man machen. Wir gehen jetzt zuerst einmal, also wir sind jetzt durch die chemischen Laboratorien gegangen und wo man mechanische Eigenschaften misst. Jetzt gehen wir ins Technikum. Was ist das Technikum? Im Technikum werden lebensmitteltechnologische Prozesse in kleinerem Maßstab nachgestellt, beziehungsweise neue Methoden entwickelt. Aha. Na, die Bienen haben ja ihre Honigmethode optimiert. Ach, aber jetzt gehen wir in eine Halle. Ja, verstehe. Es riecht gut nach Gulasch. Das ist Beischl. Das ist Beischl, oder? Okay. Die machen da Beischl. Ist das ein Beischl? Was ist das, ein Beischl? Champignonsauce, okay. Okay, verstehe. Das heißt, man kann da wirklich gut kochen. Ja, man kann auch gut kochen. Und da in diesem Technikum gibt es halt unterschiedlichste Anlagen. Zum Beispiel haben wir da was zum Schnapsbrennen, also eine ganz traditionelle Angelegenheit. Ja. Dann gibt es da eine superkritische Fluidextraktionsanlage. Da werden Lebensmittelinhaltsstoffe mit superkritischem Kohlendioxid extrahiert. Also eine ganz besonders schonende Art und Weise, bestimmte Inhaltsstoffe aus Lebensmitteln rauszuholen. Öle, Fette, also wenn Kohlendioxid Druck und bestimmte Temperatur überschreitet, dann kommt es in den superkritischen Bereich und dann kann man die Lösungseigenschaften von CO2 in einem weiten Bereich verändern und daher ganz genau bestimmen, was rausgelöst wird aus dem Lebensmittel. Und daher, das Tolle daran ist, wenn man, sobald man den Druck wegnimmt, verdampft das CO2 und man hat das, was man rauslösen wollte, in reinster Form vor sich. Und das ist eben, also kann man ganz tolle Aromastoffe rauslösen und sind sehr naturidentisch. Die Kollegen haben mal Kürbiskernöl extrahiert und das hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es knallorange war. Ja. Es hat gerochen, geschmeckt wie Kürbiskernöl, aber war halt nicht so braungrün, sondern knallorange. Da war also diese Chlorophyll- und Farbstofffraktion in dem Extrakt nicht enthalten, aber sonst genauso wie Kürbiskern. Aber jetzt sind wir da. Ja, genau. In einem Bereich, da ist so ein bisschen ein gelb-grünes Licht. Ja, das ist und ein Falschlicht. So kein Bäuschen, also so Art, genau. Wir sind da jetzt in den Testkabinen des Sensoriklabors, da sitzen die Testpersonen und werden über diese Öffnungen vor ihnen mit den Proben versorgt. Warum braucht es diese Öffnungen? Ja klar, weil man hinten kocht oder hinten muss man irgendwas machen. Genau, im Labor draußen ist der Laborbereich, der Bereich, wo die Proben vorbereitet werden, kodiert werden, randomisiert werden etc. und dann zu den Testpersonen in die Kabinen gebracht werden. Die sind halt stark normiert, das spezielles Licht und die Wände sollen neutral weiß sein etc. und die Testperson hat alles, was sie braucht. Sie hat Neutralisationsmedien, sie hat ein Notebook vor sich, wo sie die Antworten bezüglich der Forschungsfrage halt eingeben kann. Und es gibt da einen leichten Überdruck in den Kabinen, so dass Fremdgerüche rausgedrückt werden. Die Zubereitung der Lebensmittel draußen entstehen immer. Genau, das funktioniert eine Zeit lang. Die Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit sind normiert, so dass das möglichst konstante und reproduzierbare Verhältnisse sind. Mhm. Es ist auch sehr ruhig da herinnen. Die Testpersonen können sich hersetzen und wirklich gut auf ihre Prüfaufgabe konzentrieren. Das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür, dass der gute, reproduzierbare, aussagekräftige Wahrnehmungen haben und die auch kommunizieren können. Mhm. Und weißt du was über das Licht? Warum ist es so gelb? Das war für einen Unterschiedstest, wo man da hat es Unterschiede im Aussehen, in der Farbe der Proben gegeben, aber das war, hat uns nicht interessiert. Wir wollten wissen, ob sie die Proben hinsichtlich des Geruchs unterscheiden. Und darum haben wir mit diesem Licht die Farbunterschiede eliminiert. Und dann haben die Testpersonen aufgrund des Geruchs unterscheiden müssen. Das wäre ja beim Honig auch eigentlich interessant. Also weil die Farben einmal zu eliminieren und einmal schauen, was macht der dann. Also das kann man entweder über solche so eine Beleuchtung machen, aber man kann es natürlich auch machen, indem man die Proben in dunkles Gefäß gibt, sodass sie überhaupt nicht gesehen werden können. Mhm. Man kann Schnabelbecher verwenden bei flüssigen Produkten. Aha. Oder im Extremfall kann man den Testpersonen auch Masken aufsetzen, sodass sie das Produkt überhaupt nicht sehen. Mhm. Das Problem ist, man muss sie dann halt füttern. Mhm. Aber solche Produkte haben wir auch schon gehabt, Mozartkugeln beispielsweise, waren immer so ein Problem, weil die ja alle anders ausschauen. Die einen haben zwei Schichten, die anderen drei, die anderen vier Schichten. Die Schichten sind weiß, braun, grün und also alles Mögliche kommt vor in Farbe. Und da gibt's keine Farbe, mit deren Hilfe man das irgendwie kaschieren könnte. Und da haben wir die Leute wirklich mit den Mozartkugeln füttern müssen. Und wer ist eigentlich dann Testperson? Wir haben hauptsächlich Studierende als Testpersonen, die befinden sich in der Blüte ihrer Wahrnehmungsfähigkeit. Ist es im Alter so, wirklich? Ja, schon. Ja, 20 bis 50 hat man stabile, gute Wahrnehmungsfähigkeiten, dann degeneriert unser Wahrnehmungssystem, vor allem das Riechsystem und ja. Ach, natürlich gibt es auch Personen, die mit 70 noch hervorragend riechen, aber in Wahrheit gibt es da schon sehr viele geruchsblinde Menschen. Mhm. Und daher sind Studenten perfekt für uns. Außerdem sie sind hier, sie sind da, sie sind verfügbar. Sie müssen es teilweise, also billig. Sie sind relativ billig, sie brauchen das Geld. Ach so, das heißt, sie kriegen schon eine Entschädigung auch? Wenn das Untersuchen in einem Projekt sind, kriegen sie eine gewisse Entschädigung. Das ist nicht viel, aber, aber einfach ein bisschen Geld. Und ja. Ah, okay. Genau. Und da suchen wir mal bestimmte Screening-Tests. Ja. Da schaut man, ob die vernünftige Wahrnehmungsfähigkeiten am Grundgeschmackstest, die am Anfang ein und dann Riechtests. Sucht man die Besten aus. Die Besten sind fast immer Frauen. Ja. Die besten 40 sind allesamt Frauen. Und dann kommen die besten Männer erst. Also. Genau, das sind 8 Kabinen, da sitzen die Testpersonen herinnen. 8 Kabinen, genau. Und jetzt gehen wir hinten, jetzt ist wieder alles hell und weiß. Mit das ist der Servierbereich. In dem Bereich werden die Proben vorbereitet und zu den Testpersonen dann reinserviert. Ja. Und wenn die Testpersonen dann die Proben haben mit der Probe, mit der Beurteilung fertig sind, können sie da ein Zeichen geben. Und dann weiß man, kann man den nachfüttern. Ja, genau, nachfüttern. Wir sind fertig und haben irgendein Problem und dann kriegen sie die nächste Probe. Ja. Darinnen haben wir den Testleiterbereich, wo am Rechner halt die Tests konzipiert werden, geschrieben werden, die Fragebögen gemacht werden und dann an die Notebooks geschickt werden, die in den Kabinen stellen. Aber das ist dann schon ein Betrieb, der organisiert werden muss. Also da muss man schon eine Person, also mehr Personen dran also, arbeiten? Na, eine Person geht schon, aber da kommt man ziemlich ins Schwitzen, vor allem wenn alle 8 Kabinen besetzt sind, weil man da hin und her rennt, um die mit ihren Proben zu versorgen. Und die Vorbereitung ist das Wichtige, das Zentrale, die Probenvorbereitung, die Vorbereitung des Testablaufs, dass das alles richtig randomisiert ist und codiert ist, dass da nicht zu Verwechslungen kommt, sonst kommt ein heilloses Durcheinander raus. Mhm. Also muss extrem gut vorbereitet sein. Ja. Der Test dauert vielleicht dann 20 Minuten, hat 5 Stunden vor Arbeit dafür, ist dann flusch weg. Und dann beginnt die Auswertung der Daten. Ja. Das dauert dann wieder halt entsprechend lang. Was wir da drinnen auch machen, sind diese Face-Reader-Untersuchungen. Aha. Da werden die Testpersonen bei der Konfrontation mit einem Lebensmittel oder einem sensorischen Reiz, einem Geruch, gefilmt, meistens über das Notebook, das vor ihnen steht. Mhm. Und diese Filme werden dann mit der Face-Reader-Software ausgewertet. Und da sehen wir dann halt den emotionalen Ausdruck ihrer Gesichter. Ja. Konsumententests versuchen wir zu vermeiden, eben Sensorik Labor zu machen. Ganz einfach, weil Konsumenten Lebensmittel nie im Sensorik Labor konsumieren, sondern immer in ganz anderen Situationen, zu Hause, im Restaurant oder wo immer oder unterwegs und dort halt situativen Faktoren ganz andere sind und sie in ihrem Leben ganz anders beeinflussen als da. Und daher versucht man, Konsumententests eher dort zu machen, wo Konsumenten die Lebensmittel auch wirklich verzehren im echten Leben. Ja, vielen Dank, Klaus Dürrschmidt von der Universität für Bodenkultur, für diesen Einblick und für diesen Rundgang im Sensoriklabor. Und wir kommen dann in diesen Bienengesprächen zum Korrespondentenbericht und dazu gehen wir in die Steiermark nach Fronleiten zu Hannes Wieser. Er ist gerade vom Weihnachtsmarkt zurückgekommen und da können wir ihn ja gleich fragen, wie es heute gegangen ist. Okay, also ich bin der Hannes Wieser, bin aus Fronleiten, das ist in der Steiermark. Bin verheiratet, habe 3 kleine Kinder, habe seit meinem 16. Lebensjahr Bienen, bin jetzt 34 Jahre alt und wir haben uns vor ein paar Jahren dazu entschieden, dass wir uns im Kreis Erwerbsimkerei führen und habe da jetzt kontinuierlich aufgebaut und wir haben jetzt um die 300 Bienenvölker. 300 ist wirklich viel. Seit 2017 bist du Imkermeister, gell? Ja, genau. War das eigentlich schwierig, diese Prüfungen zu machen? Ich muss ehrlich sagen, ich war ja seit meinem 16. Lebensjahr beschäftige mich mit Imkerei und alles und ich habe eigentlich die Facharbeiterausbildung immer ein bisschen hinten angeschaut. Und dadurch, dass ich dann schon so intensiv eigentlich mich mit dem Imkerei beschäftigt habe, waren die Prüfungen dann nicht sehr schwer. Aha. Das ist natürlich, wenn du beruflich damit verbunden bist, interessierst du dich natürlich auch sehr für die Themen. Ja. Und für gewisse Sachen sind halt wie Biologie und so. Du musst halt Sachen auswendig lernen oder lateinische Begriffe für Bienenkrankheiten. Das muss man einstreben, aber so alles, oder die ganze Bienenführung, Bienenhaltung und auch das Betriebswirtschaftliche sind einfach Themen, die was mich sowieso immer wieder betreffen. Und das ist mir dann auch nicht schwer gefallen in die Prüfungen. Und muss man da einen Kurs besuchen eigentlich oder reicht es da aus, wenn man zur Prüfung hingeht und dann ist man plötzlich Imkermeister? Also grundsätzlich muss man zugelassen werden für die Prüfung und da muss man halt vorher einen Facharbeiter haben oder einen gewissen jahrischen Berufserfahrung. Ja. Und also wir haben dann einen Kurs gemacht, die Imkermeister-Ausbildung läuft dann über 2 Wintersemester, also über 3 Kalenderjahre. Ja. Wo man dann immer im Spätherbst beziehungsweise im Februar, glaube ich, war es immer wieder so also Kursblöcke hat. Ja. Zwischenprüfungen auch. Und zusätzlich zu den Abschlussprüfungen kommt dann auch noch dazu, dass man eine Meisterarbeit schreiben muss und Buchhaltung muss man auch machen vom Betrieb. Ja, ja. Und hast so das Gefühl, das Gesamtpaket passt jetzt? Also Ausbildung, Praxis, Wissen, 300 Völker, du bist, ihr seid gut aufgestellt. Wir sind gut aufgestellt. Natürlich muss man immer wieder schauen, gerade bei der in der Imkerei, gerade mit der Varroa-Milben auch immer, dass man sich seine Konzepte immer wieder anpasst und verbessert. Ja. Es spielt da ja Klimawandel mit. Was wir derzeit auch intensiver machen oder was sich halt jetzt auch in Bewegung ist bei uns, ist einfach das ganze Bienenwandern. Wir fahren mit einem Teil der Völker ins Burgenland. Ja. Und natürlich auch ein großer Punkt ist halt auch immer die Vermarktung, wo man immer wieder weiterkommen muss. Wir produzieren im Großteil von unserem Honig für im Großgebinde, für Großabnehmer. Ah, verstehe. Aber es wird auch die Direktvermarktung immer mehr. Und zahlt sich das aus für die Großabnehmer? Ich meine, da sind ja die Honigpreise relativ tief pro Kilo. Natürlich sind die Honigpreise tiefer, aber man muss immer rechnen, wenn ich entsprechende Völker da habe, mache ich natürlich auch entsprechende Menge an Honig. Ja. Und wenn dann der Lostbank zuberfährt zur Halle und der nimmt dann die Kühl mit oder die Fässer dann schon, dann ist das schon erledigt und fertig. Ja. Und was man vielleicht in der Direktvermarktung auch nicht vergessen darf, man muss ja auch, erstens hat man Materialeinsatz und man hat auch vor allem sehr viel Zeiteinsatz. Also es ist ja nicht so nur, dass ich 2 Tage am Adventmarkt stehe, sondern ich muss ja meistens auch noch 2 Tage vorher im Keller stehen und die Sachen herrichten und dann wieder wegräumen. Und natürlich, es wird bei uns auch mehr bewusster, ist aber halt auch immer eine Zeitfrage. Wir haben 3 kleine Kinder und man will dann halt auch ein bisschen die Zeit genießen und dann nicht noch zusätzlich von Freitag bis Sonntag jedes Wochenende am Markt schneiden. Ja, ich habe dir am Samstagabend angerufen und du hast gesagt, du stehst gerade am Markt. Und dann haben wir gedacht, da kann ich dich nicht stören, da können wir eigentlich nicht wirklich gut reden. Aber wenn du dann heimkommst am Samstagabend, dann hast du ja die Familie, das heißt, da können wir auch nicht reden. Dann haben wir gedacht, am Sonntag kann ich dich nicht anrufen, weil das ist nicht gescheit, da brauchst du einmal eine Pause. Am Sonntag bin ich dann wieder am Markt gewesen. Es ist schon sehr intensiv und wir machen das relativ überschaubar. Also wir haben ein paar Verkaufsstellen, wollen wir verkaufen. Natürlich selber von daheim. Es kommen auch sehr viele Bestellungen ein. Also es ist ja nicht der klassische Honig, was jetzt groß verkauft wird, sondern eher so Geschenkkombinationen. Ja, sehr viel Wachskerzen in den Bereich rein. Und wir haben halt ein paar lokale Märkte, auf denen wir präsent sind. Vor allem auch, weil wir dort sehr viel von unseren Stammkunden, die das ganze Jahr bei uns kaufen, trifft. Aber wenn wir es dann teilweise in die Großstädte gehen, so große Märkte, und das ist für uns derzeit noch nicht das Thema. Mhm. Einfach auch aus arbeitswirtschaftlichen Gründen. Aber das sind praktisch die Ressourcen. Also die Ressource Zeit ist wirklich wesentlich, ist eine Schlüsselressource. Das ist eine definitiv eine Schlüsselressource. Gerade auch dann, wenn du Richtung Erwerbsimker bist und alles, oder auch als Hobbyimker, muss man ehrlich sein, du hast deinen Beruf, du hast deine Hobbys, du hast eine Partnerin, einen Partner, eine Familie. Ja. Es ist dann immer ein bisschen die Zeit, das was spannend ist. Und das ist vor allem halt im April, Mai oder im Juli, August, aber natürlich auch im Verkauf dann. Und was hast du für ein Gefühl, dass man im Prinzip aufteilen, also die Zeit, wenn man hat, also eben teilweise Weihnachtsmärkte, teilweise aber wirklich verkaufen im Großgebinde, also so eine Mischung ist da euer Zugang? Ja, natürlich. Also früher haben wir alles direkt vermarktet, solange wir nur im Hobbybereich tätig waren. Ja. Also jetzt habe ich dann schon 30, 40 Völker gehabt. Das haben wir einmal noch leicht alles direkt vermarktet, habe ich eigentlich immer eher zu wenig gehabt. Ja. Und vor allem auch dadurch, weil seit 2013 gehen wir den Weg eigentlich Richtung Erwerbsimkerei. Ja. Dadurch, dass wir doch die Honigvölkeranzahl so stark und so schnell gesteigert haben, haben wir einfach die Direktvermarktung nicht so schnell bewusst, aber halt einfach auch, weil nicht die Ressourcen da waren, mitgesteigert. Und dadurch hat sich jetzt die Kombination ergeben. Ja. Und was ist das Ziel? In welche Richtung wird sich das weiterentwickeln? Das Ziel ist eher so, dass noch immer ein Schwerpunkt Richtung Großabnehmer sein wird. Ja. Weil es einfach sehr praktisch ist und sicher, es sind geringere Löse dabei. Ja. Aber du hast da sicher das Geld und arbeitswirtschaftlich hast du es dann recht schnell abgehandelt. Mhm. Und es soll aber schon die Direktvermarktung ausgebaut werden und vor allem auch noch Richtung mehr Qualität und hochpreisig. Also wirklich nicht nur so den klassischen Killer im Imkerbunker, sondern wirklich da Sachen weiterzuentwickeln. Wir haben seit ein paar Jahren machen wir auch so Weihnachtskreationen mit Nüssen bzw. Zimt. Ja. Das kommt sehr gut auch bei den Leuten auch. Ja. Dass man wirklich den Honig auch wieder mehr bewusst schätzt und wahrnimmt. Das ist ja eigentlich eine Medizin und der Genuss und ja. Heilmittel und nicht so der klassische Aufbeschmieren oder als Nutella-Satz in Honigsicht. Immer, ich denke mir da immer, das verstehe ich gut, ja. Ich verstehe aber auf der anderen Seite auch, was weiß ich, wenn eine Familie mit Kindern, dass man die ein Kilo Honig besser verkaufen kann, weil sie es brauchen, eben als Nutella-Ersatz. Also da verstehe ich es dann nie, da habe ich immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich da auch noch mehr verlangen würde, wenn ich dann praktisch dieses Kiloglas nicht mehr verkaufe, sondern 250 Gramm Gläser zu einem höheren Preis, weil die brauchen wirklich eine Menge Honig für ihre Kinder. Mhm. Also, aber das ist halt einfach ein Spagat, oder? Das, den wirst du auch kennen. Das ist natürlich ein Spagat. Die Frage ist immer, wenn willst du alles erreichen? Ja. Als, wer sind deine Zielgruppe und alles? Und ich differenziere natürlich auch. Also ich bin beim Kilo mit 11 Euro, halte ich mich da so an mögliche Marktpreise bei uns in der Gegend. Ja. Bei den Kleinsegmenten fahre ich eher hochpreisiges. Ja, klar. Also da bin ich bei Viertel bei 4,50, weil ja. Dort ist der Preis nicht mehr das große Thema. Und weil du angesprochen hast, Kilo, es ist lustig. Es ist, also wie wir angefangen haben, hat es sowieso nur Kilo Waldhonig gegeben und sonst haben wir nichts gehabt. Ja. Das war bei uns die normale Tracht und wir haben einfach nur Kilo-Glasl gehabt. Ja. Und ich habe mir jetzt wieder mal die Zahlen angeschaut, wie sich die Gläser entwickelt haben und alles. Und dann hat man halt irgendwann mit halbe angefangen. Und dann habe ich halt mit Viertel angefangen zu Weihnachten und jetzt habe ich eigentlich schon durchgehend Viertel. Und jetzt sind eigentlich schon mehr halbe Kilo, was ich verkaufe als Kilo. Also ist halt auch so verändert und verschiebt. Und ich merke selber, oder jetzt habe ich wieder mit meiner Schwester, die hat auch drei Kinder, ja. geredet und so, und sie sagt selber, ne, sie kaufen jetzt auch halbe Kilo, weil es halt einfach auch praktischer ist und es ist schöner zum Anschauen und du musst nicht so weit reingreifen. Also jetzt kann man da schon gewisse Mehrwerte mit. Und wenn man rein verleisten und so, das ist halt auch immer so eine Sache. Natürlich, kleine Kinder, ich weiß eh, man schaut immer aufs Geld und hin und her, aber man kauft sich dann wieder ein Handy und gerade zu Weihnachten Amazon und die ganzen Paketdienste fahren immer dumm wie die Bösen. Ja, ja. Und ich glaube, die Leute, und wenn wir das auch vermitteln, ist auch Honig was Wertvolles. Und da habe ich auch immer mehr, die zwar mehr brauchen, aber der kauft halt dann gleich 5 halbe Kilo. Ja, ja. Und einfach auch am Frühstück viel besser wirkt und er hat das auch mehr als Genusssicht und nicht nur so als Kiloglasl, obwohl ich ein Kilo auch schätze. Also wir verkaufen immer noch einiges im Kilogebinde. Ja, und gerade wenn die Kinder dann mit dem Buttermesser reinfahren, ist vielleicht wirklich ein halbes Kiloglasl aus hygienischen Gründen besser, dass man da nicht alles ansammelt in einem Kiloglasl. So ist es. Vom Hygienischen, vom Optischen, es ist halt das. Und schon, also die Leute, sicher, es gibt immer wieder das ganz engen und sie das nicht vielleicht leisten können, ganz hart gesagt. Der wird aber vielleicht sowieso vielfach irgendwo beim Discounter einen Honig kaufen im Angebot oder noch was Günstigeres. Und es sind da schon sehr viel qualitätsbewusste Konsumenten auch da. Und, die ich glaube, man gibt so viel Geld für Dinge aus und wenn wir das vermitteln, dass das, was wir da haben, ja was ganz Hochwertiges und Tolles ist, dann geben sie das Geld auch für das sehr gerne aus. Ja. Wie war denn die Erfahrung jetzt beim Weihnachtsmarkt? Jetzt warst du ja doch das Wochenende dort. Wie ist das für dich? Machst du das gern? Ich mache es grundsätzlich gern, weil es ist eigentlich, es ist das Imker eigentlich immer so der Einzelkämpfer draußen. Ja. Und kommst du manchmal mit Imkerkollegen zusammen und da tauscht dich ja fachlich aus, was geht gut, was geht nicht gut, wo sind die Trachten, wie schaut es aus? Ja. Und das mit den Imkermärkten ist halt wirklich auch, was du mal mit den Konsumenten zusammenkommst und vor allem der auch mit, ums Produkt eigentlich geht und dich damit beschäftigst. Und lässig ist halt vor allem, weil du sehr viel positives Feedback zurückkriegst und die leider sehr interessiert sind. Du hast dann auch mit der Imkerei, wenn du was fragen, so ist es. Mhm. Und hast du auch sehr viel Motivation und Wertschätzung eigentlich, kriegst du zurück, was ziehst eigentlich im Sommer manchmal bei 30 Grad in der Sonne und nach 3 Bienenstich schon manchmal nicht so gut gelaunt bist. Mhm. Also, das kannst du da wieder als Balsam geben lassen dann im Winter. So ist es. Es gibt schon wieder Motivation und man freut sich dann schon auch wieder auf die neue Imker-Saison. Man ist ja dann schon wieder langsam in der Vorbereitungsphase drinnen. Es sind halt immer recht frisch, die Adventmärkte, aber das gehört frisch. Dazu, das ist halt im Winter so. Genau. Das heißt, warm anziehen. Hast du sonst eigentlich Tipps, also was Märkte betrifft, jetzt für Imkerinnen und Imker, die das auch irgendwie mal machen wollen? Gibt es da ein paar so Erfahrungen, auf was man schauen muss dass man nicht überbleibt oder dass man dass dann gut geht auf so einem Markt? Ja, warm anlegen ist einmal eine wichtige Geschichte, weil wenn man da friert oder sich selber nicht wohlfühlt dort vor Ort, dann ist es immer blöd. Also und es muss geht. Auch zu einem ein bisschen passen. Ja. Und man muss den Stand halt dann auch so anlegen, dass das für einen passt. Also wenn man sehr gern Kerzen gießt und das, ich habe irgendwelche Kollegen, die dann Kerzen gießen und dann die dann bemalen und früh schön verzieren oder machen extra so mit Zellophan schöne Verpackungen. Wenn man das beherrscht und gern tut, dann muss man das natürlich forcieren und schauen. Ich tue sehr gerne mit den Leuten rein und Honigverkostungen machen, ja, dass du ein bisschen darlegst, was da auch für Unterschiede sind. Und bei uns ist nur der klassische Waldhonig so bekannt. Und ja, wenn man sich da ein bisschen was Neues packt, dann ist das auch sehr interessiert. Wie also, machst du denn diese Verkostungen? Ja, entschuldige, ja, mach. Ja, wichtig ist, glaube ich, dass du halt vor allem dich auf das konzentrierst, was gut kannst und alles. Und für den Markt musst du da schon aber auch ein bisschen eine Vielfalt haben an Produkten, mhm, und halt so Geschenksachen. Mhm. Und wie machst du diese Honigverkostungen rein praktisch? Da hast ein Glas, ein großes, und da hast so Holzspatel oder wie, oder darf da jeder mit dem Finger reinfahren? Nein, mit dem Finger darf nicht. Ich arbeite noch mit Plastiklöffel, weil mit den Holzspaten habe ich leider noch nichts Passendes gefunden, was mir wirklich auch gut zusagt. Ich lasse die Leute vor allem schauen und dann animiere ich es halt auch vielfach, weil viele gehen vorbei und schauen einfach noch. Und da kommt man halt ins Gespräch, möchten sie gerne einen Honig kosten. Ja. Ich hätte einen Waldhonig, einen Waldblütenhonig oder einen Cremehonig und rede es kurz mit sie. Und dann sagen sie meistens, ja, ich mache es dann meistens so, dass ich die Gläser dann bei mir stehen habe und natürlich ein Glas für die frischen und eins für die gebrauchten. Und ich tue dann aber meistens gleich selber außergeben, ja, ein Glas, weil die Leute dann vielfach nicht wissen, wie viel soll ich da nehmen, und dann stochen sie rein und, ja, und der Holzspaten oder der Löffel bricht dann, vor allem hier die Minte ist schwierig, weil das immer alles recht kalt dann schnell ist. Und wie viel nimmst du dann? Da tue ich den so einen halben Löffel vorher, ein Drittel? Ja, einen schwach halben, weniger sogar, Drittel weniger. Ist noch weniger. Wenn Kinder sind, gebe ich mir ein bisschen mehr auf, weil die lecken gern dabei länger, ja, aber sonst so. So jetzt am besten, also so eher so die Spitzen oder so, gerade ein Eikern, ja, die Leute sind meistens süß und man will ja, dass es ein bisschen mehr kosten, es ist eher. Du und sollen das einfach einmal lecken, ja, und dann halt noch ein zweites Mal was ein Rest runterholen. Ja, genau. Und halt eher Verkostung. Ja, ja, das ist so eine optimale Menge, glaube ich, ja, dass es sich im Mund schön verteilt und nicht zu viel. Genau, dass nicht genau. Dick, dass einer nicht zu viel wird auch. Also, ja, du, ja. Wir haben ja jetzt in der Ausgabe der Bienengespräche haben wir über Sensorik gesprochen, auch über die Wörter, die man verwendet. Fällt dir das leicht oder schwer, über den Honig zu reden, wie er schmeckt? Oder wie fällt es die Leute? Können die Leute drüber reden? Die Leute können schon drüber reden. Also, natürlich, das ist auch ein Prozess, wo man es immer wieder übt und weiterschaut. Bei uns ist halt Glas, weil halt vielfach ist nur der Waldhonig bekannt, also kommt es gleich mal mit was Neues und da sind wir immer neugierig. Ja. Und ich war das sowieso immer, dass ich das Produkt eher positiv sehe und ich würde nie sagen, dass Rapshonig nicht gut schmeckt oder manche im Kommando, dass der Kastanienhonig nur handig ist. Das kann man mit anderen Wörtern herab und der ist halt vor allem für Cremehonig geeignet, viel besser umschreiben eigentlich. Also schon, ja. Das, so die blumige Sprache habe ich vielleicht nicht, wie es manchmal ein Weinsommelier hat. Ja. Aber grundsätzlich kann man das schon recht nett sagen. Und man muss halt auch sagen, auch wenn einem selber mal persönlich ein Honig nicht schmeckt, das heißt ja nicht, dass es nicht anderen Kunden gibt, denen es sehr wohl schmeckt. Und dann ist es halt nicht wirklich gescheit, wenn ich sage, der schmeckt mir nicht, sondern ich muss sagen, der schmeckt mir besonders und der schmeckt halt ein bisschen anders und wenn es den auch kosten, der hat halt diese und diese Noten dabei. Genau. Aber das Vokabular, das ist eine eigene Geschichte, die man eigentlich separat lernen muss, glaube ich, oder entwickeln muss. Das ist nicht, genauso wie es verkaufen Kinder, ist das drüber reden, finde ich, eine ganz eigenständige Geschichte. Das habe ich mittlerweile schon bemerkt. Genau, und das ist einfach, ich glaube, da gerade im Marketingbereich oder man könnte sich da für die Weinbauern viel abschauen in diesen Sparten. Ja. Da könnte man noch viel lernen, auch wie als Imker. Ja, ja, genau. Du, machen wir noch einen Rückblick. Wie war denn das Jahr heuer jetzt am Bienenstand selbst? Wie ist euch denn gegangen? 2018, ja, der März war nochmal sehr kalt. Also da hat es die Völker nochmal schön einbrennt. Genau. Und dann war es halt demgegenüber April, Mai komplett warm und durchgehend, glaube ich, immer so 20, 25 Grad aufwärts. wo sich natürlich die Blüte sehr gut und schnell entwickelt hat. Also genau. Wir haben auch in der Steiermarker Blütenhonig gehabt, was wir sonst eigentlich fast nichts haben. Aha, ja. Und das Problem war halt nur, es ist halt gerade im Burgenland oder auch in die wärmeren Standorten sehr schnell alles abblüht. Ja, genau. Jetzt hat es nicht lange drauf gehabt. Und was uns am ersten weh tut, ist halt vor allem, dass wir keinen Waldhonigfass gehabt haben. Also der war wirklich minimal. Aha. Und das ist für uns eigentlich das Hauptprodukt eigentlich. Das, und das ist halt ziemlich, also bei gewissen komplett ausgefallen und bei mir aber auf Füllstein komplett ausgefallen. Ja. Und bei ein paar habe ich nur ein bisschen was. Also das ist schwierig. Und das ist halt die Hoffnung auch für die nächsten Jahre, dass wir wieder ein bisschen Waldhonig haben. Ich meine, das ändert sich ja praktisch. Der Wald ist manchmal ist viel, ist manchmal wenig. Da gibt es so Rhythmen. Oder sind das Zufälligkeiten? Multi. Also da sind viele Sachen dabei. Das ist warm, dann sind der Fressfeinde, vor allem die Witterung ist auch immer ein sehr starkes Thema. Es waren jetzt die letzten Jahre eh recht gut, muss man sagen. Die letzten zwei Jahre vor allem sehr gut. Und heuer war das durch das April, Mai so warm, ist wahrscheinlich sehr viel schnell gegangen. Und im Juni, dann wir die Trachten beginnen haben, hat es auch sehr viel angekränkt. Also da ist ein bisschen was vorhanden war, hat's dort, haben wir eigentlich fast jeden Tag Gewitter gehabt im Juni. Ja. Und meistens schon am frühen Nachmittag. Und jetzt hast du auch sehr viel angeschwemmt gehabt. Und es war dann eher Waldtrachten noch gewesen. Nur ist der dann großteils erst im August, September da gewesen. Und auch kombiniert mit Melizidose und Springkraut. Ja. Und zusätzlich hat man halt schon die Behandlung auch gemacht. Jetzt haben wir das eigentlich nicht gekriegt, gar nicht. Ja. Und das war eigentlich kontraproduktiv, weil ich echt bei einigen Völkern scheiß tun gehabt. Aber es ist so allgemein die Völkerstärke heuer nicht so besonders, weil es so vielfach verhonigt sind, die Völker, und sie nicht gescheit Brut haben im August, September, was ist sehr wichtig ist für die Winterbienenproduktion auch. Und Stichwort Restentmilbung jetzt, also wie schaut's, was hast du da noch vor oder was hast du schon gemacht? Also ich habe jetzt noch nichts gemacht, aber für mich ist das jetzt die nächsten zwei, drei Wochen, wie es wettermäßig, arbeitsmäßig passt, möchte ich das angehen. Ja, was machst du da? Die Restentmilbung, Oxalsäure träufeln. Träufeln, ja. Und sonst im Sommer, also was hast du oder was hast du sonst für Hauptstrategien? Ich arbeite mit Ameisensäure. Mit Ameisensäure, ja. Ameisensäure, aber auch biotechnische Geschichten. Und wenn du halt irgendwie Brutentnahme hast, kannst du mit Oxalsäure natürlich auch arbeiten. Aber ich bin rein bei den organischen Säuren eigentlich. Ja. Also synthetisches habe ich noch nie eingesetzt, auch nicht. Ja, na und 2019 Ausblick. Also was wäre ein gutes Jahr oder wie würdest du das wünschen? Wenn ich starke Völker im Frühjahr habe und im Burgenland wieder einen klassen Raps- und Akazienhonig mache, ja. Und wenn wir daheim wieder einen durchschnittlichen bis natürlich mehr kann es immer sein, Waldhonigertrag hätte. Ja, ja. Ja, das gut, Hannes. Danke, gell? Alles Gute. Passt. Ich wünsche dir noch frohe Weihnachten. Ja, dir auch. Servus. Ja, das war's dann. Das waren die 42. Bienengespräche mit dem Schwerpunkt Sensorik und Honigsensorik und danke an Hannes Wieser aus Fronleiten in der Steiermark für seinen Einblick in die Imkerei. Ein bisschen was habe ich noch zu empfehlen und zwar, wenn ihr gerne hört, das Wirkstoffradio ist ein neuer Podcast aus dem Bereich Pharmazie und da habe ich eine Folge gehört über Naturstoffe, die irrsinnig spannend war und ich glaube auch für Imkerinnen und Imker oder Naturinteressierte interessant. Das war die Episode Nummer 3, ja, Wirkstoffradio 3 vom Naturstoff zum Wirkstoff. Dann habe ich noch einen Dank an Michael Kopp. Er hat die Bienengespräche unterstützt durch eine Überweisung auf mein Konto. Bring die Biene auf die Schiene, wenn ihr das auch tun möchtet. Das Geld wird verwendet irgendwie für den Bienenpodcast, vielleicht für die Anreise zu einem Interview. Ja, und die Website www.bienenpodcast.at. Dort findet ihr die Kontonummer. Ich freue mich, ich bedanke mich. Ich freue mich aber auch besonders für eure Rückmeldungen, die immer wieder dort ankommen, beziehungsweise auch per E-Mail an mich oder Telefonanruf, wie auch immer. Einen Hinweis noch, es gibt die 5. internationale Öko-Imkerei-Konferenz, veranstaltet von der Universität Hohenheim im März 2019, am 1. März, 2. März, 3. März und mit Exkursionen am 4. März. Einen Link dazu stelle ich bei den Shownotes bereit, organicapis.uni-hohenheim.de. Das Programm ist extrem vielfältig und wer in der Gegend ist, es zahlt sich sicher aus, dort vorbeizuschauen. Das war's dann aus Wien. Ich kämpfe gerade mit Mathematik. Die Kinder haben Mathematik-Schularbeit, da geht viel Energie rein. Aber ist eine Frage der Kommunikation. Das sind recht nette Stunden, die man da auch verbringen kann. Tisch, also jetzt nicht spielend bei einem Gesellschaftsspiel, sondern einfach mit mathematischen Fragestellungen. Manchmal kippt dann auch die Stimmung leider, aber meistens geht es gut dahin, aber das braucht bei mir gerade viel Zeit. Ich hoffe, euch geht's gut und bedanke mich fürs Zuhören. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien. Thank you.